Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Das eine hat mir für diesen Vortrag hier wesentlich als Material gedient. Das ist ein Buch über Demokratie mit dem Untertitel Die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, herausgegeben von Peter Decker. Der ist Redaktionsmitglied bei der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die vierteljährlich erscheint. Und dieses Buch enthält eine Artikelsammlung von mehreren Artikeln, die im Laufe der letzten 20 Jahre entstanden sind, die sich alle mit dem Thema Wahlen hauptsächlich beschäftigen. Also dem Buchtitel nach geht es um die Demokratie überhaupt. Die Wahlen werden aber als ein Kernstück der Demokratie vornehmlich behandelt in diesem Buch. Und ich gebe das einfach mal rum, könnt ihr dann während des Vortrags darüber noch weitergeben, um da mal im Inhaltsverzeichnis ein bisschen zu stöbern. Das andere Buch, das ist ein Band, der ungefähr 1980 rausgekommen ist, in dem die Theorie des bürgerlichen Staats formuliert worden ist, deren Voraussetzung die Erkenntnis der kapitalistischen Produktionsweise ist. Und dort wird halt die bürgerliche Form der Herrschaft erklärt. Die bürgerliche Staatsform ist zu unterscheiden von der demokratischen Regierungsform. Also bürgerlicher Staat heißt erstmal, dass da die Verhältnisse so organisiert sind, dass die Individuen als freie Personen, die vor dem Gesetz gleich sind und die alle als Privateigentümer gelten, vom Staat behandelt werden. Diese Grundordnung des bürgerlichen Staates ist dann kodifiziert in Verfassung und Recht. Und diese Verfassung und dieses Recht hat es in seiner prinzipiellen Form auch schon in vordemokratischen Zeiten gegeben. Wenn dieser Buchtitel Demokratie als perfekte Form der bürgerlichen Herrschaft formuliert ist, dann soll damit ausgedrückt werden, dass für den Bestand der bürgerlichen Herrschaft und für die Funktionsweise des bürgerlichen Staates die Demokratie die angemessene Regierungsform ist. Und genau unter dem Gesichtspunkt will ich das heute auch referieren. Es soll darum gehen, die Wahlen als Kernstück der Demokratie darzustellen, insofern die Demokratie die perfekte Regierungsform der bürgerlichen Verhältnisse ist. Und das Ganze wird demzufolge unter dem Gesichtspunkt betrachtet, inwiefern diese Regierungsform oder inwiefern die Wahlen der Herrschaft nutzen. So viel der Vorrede. Ich gebe jetzt einen Zitatezettel rum, damit ihr beim Vortrag das mitverfolgen könnt, was ich erzähle. Das sind einerseits ein paar Belehrungen der Staatsbürgerkunde, wie man sich die Demokratie zu denken habe. Andererseits sind das Grundgesetzartikel, die relevant sind für das Thema Wahlen. Ganz bald ich. So. Als Einstieg habe ich mir ausgewählt, weil es so schön griffig ist, die Bildwahl-Sonderausgabe, die am Vortag der Bundestagswahl in so ziemlich allen Haushalten dieser Republik kostenlos verteilt wurde und mit der die Bild-Zeitung die Leute zum Wählen gehen auffordert. Und auf der ersten Seite standen da folgende Slogans, die alle auf einen gemeinsamen Nenner hier herauskommen. Auf die Zettel, fertig, los, Prost Wahlzeit, ab ins Wahllokal, ran an die Urne, Eintritt ist frei, je mehr Prozent, desto besser, so jung wählen wir nie mehr zusammen, auf einem Kreuz kann man nicht stehen, wer nicht wählt, wird, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Und darunter stand dann, morgen ist Wahltag, ein Fest für alle, die unser Land und unsere Demokratie lieben, Bild feiert mit, will Ihnen Lust aufs Wählen machen, mit spannenden Interviews, Infos, Gewinnspiel, Parteiencheck und sogar einem Wahlkampfcomic. Viel Spaß. Es ist schon krass, das Bild durch die Attribute, mit denen es seine Leser für die Teilnahme am demokratischen Wahlzirkus agitiert, gleich selber den irrationalen Gehalt seiner Agitation kundgibt. Um so viel Lust zu haben aufs Wählen des Herrschaftspersonals, das über einen regiert, wie Bild es seinen Lesern wünscht, muss man wirklich besoffen sein. Viel weniger demokratieduselig sind aber auch die offiziellen staatstragenden Publikationen zum Thema demokratische Wahlen nicht. Dann kommt das zweite Zitat. Das ist aus Demokratie, was ist das? Einem Themenblatt für den Unterricht, das also in den Schulen Verwendung findet, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, die eigentlich alle aus ihrem Schulunterricht auch kennen müssten oder aus dem Politikunterricht. Ziel, also in der Schule, Ziel des Demokratieunterrichts. Ziel ist die Demokratiekompetenz der Schüler, die sich im Eintreten für demokratische Werte und im Einsatz für die Sicherung und den Ausbau der Demokratie äußert. Aufgabe des offiziellen Unterrichts über die Demokratie in der Demokratie in Schulen und Hochschulen, parteinahen Stiftungen und Interessenverbänden ist naturgemäß nicht die Aufklärung über das Wesen der demokratischen Herrschaft, sondern deren Affirmation. Genauso wie es Aufgabe der kirchlichen Erziehung im Feudalismus war, den Menschen die Ehrfurcht vor Gott und dem Fürsten und die Folgsamkeit gegenüber den kirchlichen und weltlichen Geboten beizubringen. Und genauso wie der Unterricht in jeder Diktatur dazu dient, die Untertanen zum Gehorsam gegenüber ihrer Führung zu erziehen. Noch jede Herrschaft vertraut darauf, dass die Unterwerfung der Beherrschten unter ihre Gebote in letzter Instanz durch ihre überlegenen Gewaltmittel erzwungen wird, weiß aber zugleich, dass es sich auf Dauer auf Bajonetten nicht gut sitzen lässt. Die Zustimmung der Regierten zum Regiertwerden zu organisieren, ist daher eine notwendige Aufgabe jeder Herrschaft. Die Demokratie als Regierungsform des bürgerlichen Staats hat diese Kunst perfektioniert, denn in ihr ist die Kundgabe des Volkswillens, regiert zu werden, in regelmäßig abgehaltenen Wahlen über die personelle Besetzung der Herrschaftsfunktionen institutionalisiert. Also das ist die erste Behauptung, die ich hier aufstelle. Die Wahlen sind ein Mittel, um die Kundgabe des Volkswillens, man möchte gerne regiert werden, zu institutionalisieren, in eine feste Form zu gießen. Freie Wahlen werden als Kernstück der Demokratie offiziell sehr geschätzt. Wahlen legitimieren die Ausübung der politischen Macht. In der Demokratie wird nicht einfach regiert. Das Volk erteilt per Abstimmung höchst förmlich den Auftrag zur Wahrnehmung der Staatsgeschäfte. Und die Regierung beruft sich bei ihrer Amtsführung zu Recht auf den Willen des Volkes, denn ihre Vollmachten verdanken sich der Entscheidung der Wähler. Andererseits belächeln und verachten sowohl Politiker als Wähler inoffiziell diese Veranstaltungen. Politiker nehmen sie nüchtern als Bedingung und Gelegenheit für ihre Ambitionen, sich auf Kosten ihrer Konkurrenten in der eigenen und in anderen Parteien zu profilieren und durchzusetzen und eine amtliche Machtposition zu ergattern. Sie bekennen sich öffentlich zu den Risiken für ihre Karriere und ihre Partei, wenn die Wahlen zu einem für sie ungünstigen Zeitpunkt stattfinden, geben also zu, dass ihnen die Abhängigkeit von der aktuellen Stimmung im Volk durchaus lästig ist, und pflegen die Heuchelei, dem Land könnte erheblicher Schaden entstehen, wenn die Leute sich falsch, also nicht für sie entscheiden. Damit bringen sie immerhin den Unterschied zwischen ihren Interessen an der Nation und denen der Wähler zum Ausdruck. Die Wähler wiederum betrachten die Wahlen vielfach als Schwindel, den sie längst durchschaut haben. Sie wollen sich nicht nachsagen lassen, sie hätten den naiven und vertrauensseligen Glauben daran, mit ihrer Stimme irgendetwas zu ihrem Vorteil bewirken oder verändern zu können und bestehen zumindest am Stammtisch darauf, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen. Wählen geht der mündige Bürger also ohne Illusionen. Die Leute wissen, dass vom Ergebnis der Wahl abhängt, wer regiert, also unter Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols Gesetze macht, dass sich an der Summe der Wahlkreuze entscheidet, wie die Staatsgeschäfte nach innen und außen geführt werden und dass das notwendige Konsequenzen für ihr Alltagsleben, ihre Rechte und Pflichten, die Höhe und die Reichweite ihres Einkommens hat. Mit der Wahl erteilen die Wähler den Politikern die Lizenz, über ihr Wohl und Wehe zu entscheiden. Dass sie sich per Wahlkreuz eine Herrschaft bestellen, die manches Übel bewirkt, ist den Wählern so geläufig, dass sie ihre Entscheidung für einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Partei zumeist als Entscheidung für das kleinere Übel betrachten. Rein logisch betrachtet ist das alles andere als eine aufgeklärte Haltung. Wenn man schon weiß, dass einem nur schlechte Alternativen geboten werden, sollte man sie allesamt kritisieren, statt sich für eine von ihnen auszusprechen. Und wenn man weiß, dass man mit der eigenen Stimme hochoffiziell eine bestimmte Mannschaft als anerkanntes Personal der Herrschaft legitimiert, dann wäre die vernünftige Stellung dazu, der Herrschaft die eigene Lizenz zu entziehen, sich aktiv gegen sie zur Wehr zu setzen und sich selbst gemeinsam mit anderen zu ermächtigen, die eigenen Belange autonom, also selbstbewusst und selbstbestimmt zu regeln. So viel der Vorrede. Jetzt komme ich zu den sachlichen Bestimmungen. Da geht es erstmal um die Demokratie als Herrschaft des Volkes. Der moderne Begriff der bürgerlichen Demokratie ist ein widersprüchlicher, irrationaler Begriff, der aber nicht gegenstandslos ist, sondern vielmehr ein irrationales, wirkliches Verhältnis ausdrückt. Er ist ideologisch, gesellschaftlich notwendiges, falsches Bewusstsein. Der Terminus Demokratie stammt bekanntlich aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich Herrschaft des Volkes. Herrschaft ist ein Willensverhältnis. Der Wille ist das Vermögen, freie Zwecke zu setzen und diese Zwecke durch Handlungen zu realisieren. Wo Herrschaft besteht, realisiert der Beherrschte die Zwecke des Herrschenden. Dazu muss der Wille des Beherrschten gefügig gemacht werden und das setzt Macht auf Seiten des Herrschenden voraus, aus welchen Quellen auch immer diese Macht resultiert. Die Macht des Herrschenden erlaubt ihm, die Realisation seiner Zwecke dem Beherrschten zu befehlen. Der Befehl resultiert nur dann in der Verwirklichung des Zweckes des Herrschenden, wenn der Beherrschte den Befehl versteht und sich zu eigen macht, also seinen eigenen Willen dazu bestimmt, den befohlenen Zweck auszuführen und dann die nötigen Mittel anwendet. Herrschaft beruht also auf der Willensfreiheit des Herrschenden wie des Beherrschten und hat ihren Inhalt darin, dass der Beherrschte als selbstbewusstes und zugleich gefügiges Willenssubjekt die Zwecke des Herrschenden als selbstbewusstem, verfügenden Willensobjekt sich zu eigen macht und ausführt. Die Macht des Herrschenden über den Beherrschten, die für dieses asymmetrische Verhältnis zweier freier Willen vorausgesetzt ist, mag auf der Überlegenheit der Gewaltmittel des Herrschenden beruhen oder auf der Anerkennung seiner moralischen Berechtigung als Befehlsgeber durch den Beherrschten oder auf beidem zugleich. In jedem Fall beruht Herrschaft auf der Unterwerfung selbstbewusster Willenssubjekte unter andere selbstbewusste Willenssubjekte. Da der Zweck ursprünglich durch den Herrschenden gesetzt wird und der Beherrschte den ihm fremden Zweck erst nachträglich als Befehl sich zu eigen macht, erfolgt die Willensbestimmung des Beherrschten nicht autonom als Selbstbestimmung des Willens, sondern heteronom als Fremdbestimmung. Der Beherrschte übernimmt und realisiert Zwecke, die ursprünglich nicht die seinen waren, und der Herrschende, der autonom seine Zwecke setzt, ist der Mühe enthoben, sie zu realisieren, denn er gebraucht den Beherrschten als lebendiges, selbstbewusstes Instrument, das ihm seine Zwecke verwirklicht. Die antike Definition des Sklaven, er sei ein sprechendes, lebendiges Werkzeug, drückt den Widerspruch aus, dass der Sklave ein selbstbewusstes, vernunft- und sprachbegabtes Willenssubjekt und zugleich das Instrument für den Herrn zur Verwirklichung seiner Zwecke ist, wie das Vieh, das als nicht sprechendes, lebendiges Werkzeug galt. In den griechischen Poleis, die den Ausdruck Demokratie erfunden haben, um ihr städtisches Regierungssystem von der Alleinherrschaft der Könige und Fürsten in den ländlichen Gebieten zu unterscheiden, galten als Angehörige des herrschenden Volkes nur die Vollbürger, und das waren im Wesentlichen die sklavenhaltenden Grundbesitzer, also die ökonomisch Herrschenden, bei denen sich der Reichtum der Agrostädte konzentrierte und die untereinander die Belange des gesamten Gemeinwesens zum Vorteil ihrer ökonomischen Klasse regelten. Die antike Demokratie war also eine Oligarchie, in der die Masse der Bevölkerung, die Sklaven, die Frauen, die Fremden, die einfachen Handwerker und Gewerbetreibenden von der politischen Macht und der Verwaltung des Gemeinwesens ausgeschlossen waren und den Befehlen der reichen Vollbürger gehorchen mussten. In den feudalen Gesellschaften des Mittelalters wiederum galten die Ausdrücke Herrschaft und Volk als gegensätzlich. Also während in der griechischen Polis der Name Volksherrschaft geprägt wurde und das Volk da die obere, herrschende Klasse war, sodass es insofern korrekt ist, das so zu fassen. Wenn das Volk dort herrscht, dann herrscht es über Leute, die nicht zum Volk gehören. Dann drückt dieser Terminus Volksherrschaft eben immer noch ein Herrschaftsverhältnis einer besonderen Gruppe über andere aus. Da sind die Begriffe Volk und Herrschaft sinnvoll miteinander verknüpft, weil von ihnen noch die Untertanen unterschieden werden. So, jetzt haben wir im Feudalismus dem Ausdruck nach ein anderes Verhältnis. Volk stand im Feudalismus im Mittelalter synonym für den vierten Stand, die Menge derer, die dem Herrscher untertan waren und deshalb als Individuen auch so genannt wurden, Untertanen nämlich. Die Untertanen übten keine Herrschaftsfunktionen aus, hatten also modern ausgedrückt keine Gelegenheit zur politischen Partizipation an den Beschlüssen des Herrschers über das Gemeinwesen. Ganz ohne Gehilfen beim Herrschen kam der monarchische Herrscher zwar auch damals nicht aus, aber das Personal der Herrschaft rekrutierte sich aus den höheren Ständen, aus Adel und Klerus, vereinzelt auch aus dem städtischen Bürgertum. Also da fällt Herrschaft und Volk auseinander. In allen vorbürgerlichen Epochen waren Herrschaft und Volk im Sinne der einfachen Menge also gegensätzliche Begriffe. Die einen regierten, die anderen wurden regiert, so schlicht war das. Und niemand kam auf die Idee, beide Seiten zu verwechseln oder gleichzusetzen. Der moderne Begriff der Demokratie in der bürgerlichen Gesellschaft meint dagegen von vornherein die Herrschaft des ganzen Volkes im Sinne aller erwachsenen Individuen eines Gemeinwesens, setzt also ausdrücklich beide Seiten in eins oder zielt systematisch auf deren Verwechselung miteinander. Wenn Herrschaft in der Unterwerfung der Beherrschten durch die Herrschenden besteht, dann ist die moderne Demokratie als Herrschaft des Volkes entweder ein real existierender Widerspruch oder das reale Verhältnis, das mit diesem Ausdruck gefasst wird, ist sprachlich einfach nicht korrekt bezeichnet. Das Volk kommt hier zweimal vor, einmal als Subjekt der Herrschaft und einmal als Objekt derselben. Das Volk herrscht also über sich selbst. Entweder handelt es sich hier um ein Verhältnis der wirklichen Selbstbestimmung, also ein autonomes Verhältnis der Willenssubjekte zu sich selbst, die ihre Zwecke selber setzen und gemeinsam die zur Verwirklichung der Zwecke nötigen Materialien und Arbeiten organisieren, sodass sie dabei mit sich im Reinen sind. Oder aber es handelt sich um ein herrschaftliches, also heteronomes Verhältnis, in dem das Volk sich zu sich selbst als Befehlsgeber und Befehlsempfänger verhält, als machtvolle Instanz, die sich selber als ohnmächtige Instanz unterwirft und sich selbst Zwecke aufnötigt, als wären es fremde Zwecke. Das erste wäre ein rationales, herrschaftsfreies Verhältnis der Subjekte zu sich selbst. Das zweite ist objektiv irre. Und Subjekte, die sich selber mit einer ihnen fremden Stimme Befehle erteilen, denen sie dann gehorchen, als hätten sie keine andere Wahl, fallen unter den klinisch-psychologischen Begriff der bipolaren Schizophrenie. Demokratie als Selbstherrschaft des Volkes bestimmt, wäre also ein performativer Selbstwiderspruch. Performativ soll heißen, in der Durchführung widerspricht sich das selber. Ein Willensverhältnis, in dem das Volk Zwecke gegen sich selber durchsetzt, sich selbst sich gefügig macht. Ungefähr so definieren aber die offiziellen Lehrbücher die demokratische Regierungsform. Sie bestreiten nicht, dass der bürgerliche Staat als politische Macht über die Gesellschaft herrscht, dass seine Macht auf seinem Gewaltmonopol beruht und dass diese Gewalt in Gestalt von Polizei und Justiz zur Durchsetzung von Recht und Gesetz permanent angewandt wird, um den Bürgern, die das Volk des Staates bilden, die Regeln ihres gesellschaftlichen Verkehrs, ihre Rechte und Pflichten aufzuzwingen. Also Herrschaft wird keinesfalls bestritten. Andererseits erscheint das Volk als eigentlicher Souverän und Auftraggeber der staatlichen Machtfunktionen, weil es das Personal der staatlichen Herrschaft in freien Wahlen selbst bestimmt und weil die Kandidaten, die sich für die Staatsämter bewerben, sich in Parteien organisieren, die, dem Grundgesetz und den Lehrbüchern zufolge, die Interessen des Volkes bündeln und für deren Verwirklichung mit ihren politischen Programmen einstehen. Dem ideologischen Staatsbürgerunterricht zufolge, den wir alle in der Schule genossen haben, überträgt das Volk bei Wahlen die Macht für eine festgelegte Zeit an seine Vertreter. In Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es in Absatz 2, Zitat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und die Organe der Gesetzgebung, das ist das Parlament, die vollziehende Gewalt ist die Regierung und die Bürokratie. Die Rechtsprechung ist die Justiz, das kennt man unter den Fremdwörtern Legislative, Exekutive und Judikative. Also nochmal, zur Vergegenwärtigung, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wodurch geht sie aus vom Volke? Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Und sie wird vom Volke durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Also die Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird durch es ausgeübt. Wodurch? Na, durch dessen Vertreter im Parlament, in der Regierung und auf dem Richterstuhl. So meint es das Grundgesetz. Diese Formulierungen verdrehen das wirkliche Verhältnis. Die wirkliche Macht liegt nicht beim Volk, sondern beim Staat. Sie beruht auf dessen Gewaltmonopol und wird von ihm durch Recht und Gesetz ausgeübt. Zu diesen Gesetzen gehören auch das Wahlgesetz und das Parteiengesetz. Im Wahlgesetz wird angeordnet, dass alle 4 Jahre Wahlen zum Bundestag abgehalten werden. Und die Durchführung der Wahlen ist wiederum ein Akt des staatlichen Gewaltmonopolisten. Also es ist der Staat, der die Wahlen einrichtet und organisiert. Die Staatsgewalt geht also nicht vom Volke aus. Auf Dauer ausgeübt wird sie, soweit ist Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz korrekt, durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. Also durch Legislative, Exekutive und Judikative, die 3 Abteilungen des Gewaltmonopolisten. Was das Volk in Wahlen und Abstimmungen ausübt, ist nicht die Staatsgewalt, sondern eine ihrer an es delegierten Unterfunktionen. Nämlich die Entscheidung darüber zu fällen, welche Personen für die nächste Amtsperiode mit der Wahrnehmung der politischen Macht betraut werden sollen. Während in anderen Regierungssystemen die Rekrutierung des neuen Herrschaftspersonals durch das amtierende Herrschaftspersonal erledigt wird, zeichnet sich die Demokratie dadurch aus, dass die Staatsmacht diese Personalentscheidung glatt den Beherrschten in Wahlen und Abstimmungen überlässt. Warum das so ist, welchen Nutzen dieses Verfahren für die Herrschaft und welche Konsequenzen dies für die Beherrschten hat, das soll im Folgenden erklärt werden. Und damit komme ich zur Freiheit der Wahl, die den Bürgern gelassen wird oder eingeräumt wird. Wieder ein Zitat aus einem dieser Hefte zur politischen Bildung. Ohne freie Wahlen ist Demokratie nicht denkbar. Sie sind die wichtigste Form demokratischer Kontrolle. Fragt sich nur, wessen über wen. Der Sache nach, das ist meine Behauptung, die ich im Folgenden begründen will, geht es da um die demokratische Kontrolle der Staatstreue der Bevölkerung durch die Politiker. Jeder Wahlakt, selbst wenn er eine Enthaltung zum Ausdruck bringt, ist ein Akt der Affirmation der Staatsmacht und ihrer Ämter, für deren Besetzung zwischen verschiedenen Kandidaten ausgewählt wird. Das wissen Politiker und Journalisten, wenn sie sich über die wachsende Menge enttäuschter Staatsbürger Sorgen machen, die einmal daran geglaubt haben, mit ihrer Stimmabgabe tatsächlich etwas zu ihrem eigenen Fortkommen beizutragen, die diesen Glauben nun selbstkritisch als Täuschung erkennen und sich der Teilnahme am Wahlzirkus verweigern, also als Nichtwähler einfach nicht hingehen zur Wahl. Die Macht im Staate wird durch dieses Nichtverhalten zwar nicht gefährdet, denn regiert wird trotzdem weiter, und den Wahlsiegern genügt jedes beliebige Quorum, um dem Wahlergebnis den Auftrag zum Regieren zu entnehmen. Die Legitimität der staatlichen Herrschaft und ihrer demokratischen Ordnung zehrt aber davon, dass möglichst viele Staatsbürger möglichst dauerhaft ihren Willen zum Regiertwerden ausdrücken. Bei jeder Wahl kämpfen die Kandidaten daher nicht nur gegeneinander, um ihre Beauftragung für ein bestimmtes Amt durch die Mehrheit der Wähler, sondern immer auch miteinander, um die Akzeptanz des pluralistisch repräsentativen demokratischen Systems beim Wahlvolk insgesamt. In diesem Sinn hat das Lehrbuch recht, wenn dort steht, nächstes Zitat, das politische Leben in Deutschland ist mehr als Kanzleramt, Bundestag und Parteizentralen. Die Demokratie lebt vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern. Sie sind die Basis der Staatsgewalt. In Wahlen und Bürgerentscheiden, durch gesellschaftliches und politisches Engagement und durch ihr Interesse für die diskutierten Themen legen sie die Grundlage für einen funktionierenden Staat. Und das ist offensichtlich der Zweck, um den es dem Autor hier geht. Dafür sind Wahlen gut, den Staat bestmöglich am Funktionieren zu erhalten. Der Vorwurf der Politikwissenschaft und der politischen Journalie angesichts der wachsenden Zahl der Nichtwähler, Die Parteien würden ihrer Pflicht zur Integration der Bevölkerung in eine gelebte Demokratie immer weniger nachkommen und ihre Entscheidungen und die Prozeduren, sie zu treffen, dem Volk immer seltener erklären, misst die Parteien am Maßstab des problemlosen Zugriffs auf eine sichere Anhängerschaft des demokratischen Staates. Und damit bin ich beim eigentlichen Subjekt der Wahl. Das eigentliche Subjekt der demokratischen Wahlen sind nicht die Wähler, sondern die Parteien und Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Auch wenn die das passive Wahlrecht wahrnehmen und die Wähler das aktive Wahlrecht. Wahlen sind eine aufwendige Übung, der sich Parteien und Kandidaten unterziehen, um die Macht zu erwerben und deren Ausübung zu legitimieren. Die Wähler mit ihren mannigfachen Bedürfnissen fungieren darin nicht als diejenigen, die die Themen setzen und den Politikern ihre Aufgaben als Aufträge stellen, sondern als selbstbewusstes und zugleich fügsames Stimmvieh, das von den Parteien zusammengetrieben werden muss, um die Zustimmung des Volkes zur demokratischen Herrschaft zu erneuern und um der Regierung zu gestatten, sich für die Dauer ihrer Amtsperiode auf den Wählerwillen als moralischen Rechtfertigungstitel berufen, also gegen alle inhaltliche Kritik an ihrem Regierungshandeln immunisieren zu können. Nach dem Motto, wir sind gewählt, ihr habt es so gewollt. Ein imperatives Mandat gibt es bekanntlich nicht in der repräsentativen Demokratie. Ein solches Mandat, dafür gibt es ja Beispiele, unter anderem aus der Oktoberrevolution, würde den in öffentlichen Versammlungen nach gemeinsamer Beratung gefassten Willen der Basis ausdrücken und den von ihr gewählten Delegierten Aufträge erteilen, an die sie sich bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen in überregionalen Gremien zu halten haben, anderenfalls sie ihrer Funktion enthoben und durch willfährige Delegierte ersetzt werden. Also dieses wirkliche Auftragsverhältnis der Basis an die Delegierten existiert in der repräsentativen Demokratie so nicht. In Artikel 38 Grundgesetz Absatz 1 heißt es, Zitat, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Die Stimmen der Wähler werden unter diesen Voraussetzungen benötigt, um zusammengezählt zu werden und in der Masse ein Zahlenverhältnis darzustellen, aus dem die personelle Besetzung der vor der Wahl immer schon gegebenen Staatsämter abgeleitet wird. Um der Integration aller, auch der elendesten Bürger, in das Gemeinwesen willen, sind die Wahlen allgemein, kommt das Wahlrecht unterschiedslos allen Bürgern zu. Niemand soll als bloßes Objekt der Staatsgewalt draußen bleiben, alle sind eingeladen, ihre Zustimmung zum Regiertwerden auszudrücken. Da vom Standpunkt der Machthaber die Ableitung ihrer Machtbefugnis aus der autonomen Stimmenabgabe der Massen als ein Vorbehalt erscheint, der ihren Machterhalt einem Willkürakt im Volke aussetzt, besteht prinzipiell ein Bedürfnis bei den Verantwortlichen, die Stimmabgabe zu kontrollieren und zu überwachen. Demokraten halten es für eine extreme Großzügigkeit ihrer Sorte Herrschaft und wollen es als Kundgabe des Vertrauens in den mündigen Bürger geschätzt wissen, wenn ihr System die freie und geheime Stimmabgabe garantiert. Praktisch verrät dieser Respekt vor dem Bürgerwillen aber nur, wie konstruktiv dieser Wille sich betätigt und wie belanglos er wird, wenn er sich in einem Wahlkreuz verewigt. Indem er freiwillig die Stimmabgabe im zugehängten Kämmerlein geheim vollzieht, verzichtet der Bürger auf jede öffentliche Beratung und Verständigung mit anderen, also auf jede freie und gemeinsame Willensbildung, lässt seine Wahlentscheidung auf eine Auswahl zwischen ohne sein Zutun ihm vorgesetzten Kandidaten und Parteien beschränken und vollzieht den einzigen politischen Akt, zu dem er als Bürger alle 4 Jahre aufgefordert wird, indem er als qualitativ bestimmungsloses, bloß quantitativ bestimmtes Element des Wahlvolks Ja sagt zum Regiertwerden. Wer sich anmaßt, bestimmte politische Forderungen zu erheben und diese auf dem Wahlzettel niederzuschreiben, macht damit bekanntlich den Stimmzettel ungültig. Die positive Wirkung des Wahlaktes besteht eben in nichts anderem als darin, dass die Wählerstimmen, sobald sie zusammengezählt sind, eine Mehrheit für eine der kandidierenden Mannschaften ergeben, die dann mit der Regierungsverantwortung betraut wird. Diese Mannschaft kann sich dann nach der Wahl darauf berufen, dass ihr der Regierungsauftrag von dem Wähler erteilt wurde. Und in dieser schönen Abstraktion sind dann alle, die abgestimmt, auch diejenigen, die ihr Kreuz an anderer Stelle gemacht haben, unterschiedslos als graue Volksmasse aufgehoben. Mehr noch, Die Gewählten regieren als Vertreter des ganzen Volkes, nehmen also alle, die an der Wahl teilgenommen und alle, die nicht an ihr teilgenommen haben, als ideelle Auftraggeber alles dessen in Anspruch, was sie während der nächsten 4 Jahre über sie beschließen. Sie selbst sind dann nur noch ihrem Gewissen verantwortlich und der Stimmbürger und dem Stimmbürger bleibt das Recht, sich konsequenzlos über die Wirkungen der Wahl bei den für die Politik Zuständigen zu beschweren. Artikel 17 Grundgesetz, Petitionsrecht. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Anstatt das, wie es die demokratische Staatsbürgerkunde lehrt, das Volk per Wahl die Macht im Staate und die Kontrolle über die Regierung ausübt, indem es Abgeordnete ins Parlament wählt, welche die Regierung auf den inhaltlich bestimmten Willen der Wähler verpflichten, werden durch die Wahl die Parlamentsabgeordneten und die Regierungsmannschaft vom Willen der Wähler freigesetzt. Der Wähler entscheidet nicht über die Aufgaben der Staatsmacht, sondern er entscheidet sich, und mehr eigentlich nicht, bezüglich einer Personalfrage. Und die Personen, die nach Auszählung der Stimmen die Mehrheit auf sich vereinigen können, entscheiden dann nicht bloß unabhängig vom Wählerwillen, wie sie die Staatsmacht gebrauchen wollen, sondern berufen sich auch noch darauf, dass alles, was sie beschließen und anordnen, letztlich vom Wähler gebilligt wurde, als der sein Kreuzchen in der Wahlkabine machte. So stimmt der Mensch ohne Zwang im Bewusstsein und unter praktischem Gebrauch seiner Entscheidungsfreiheit dem Regiertwerden zu. Er akzeptiert mit der Betätigung seines aktiven Wahlrechts seine Unterwerfung unter das eingerichtete Herrschaftsverhältnis, indem er die ihm vorgesetzte Auswahl an Kandidaten für die Herrschaftsfunktionen annimmt und sich mit seiner Entscheidung für einen bestimmten Kandidaten zugleich für die Wahrnehmung der Herrschaftsfunktion überhaupt ausspricht. Durch Wahlen funktionalisiert die Demokratie die Freiheit ihrer Bürger für die Herrschaft und für die Freiheit der Regierung, beim Regieren den freien Willen der Bürger beständig zu übergehen und notfalls zu brechen. Mit Recht und Gesetz, Polizei und Justiz. Weder die Regeln der Wahl noch das Regiertwerden stehen jemals zur Abstimmung, außer in dem Sinne, dass die pure Wahlbeteiligung als Akt der prinzipiellen Zustimmung zum System genommen wird. Für die bürgerliche parlamentarische Demokratie gilt also dasselbe, was die Volksdemokratien des Ostens selbst von sich behauptet und ihre Feinde im Westen ihnen stets als Totalitarismus vorgeworfen haben. Wählen heißt sich bekennen, zum Herrschaftssystem nämlich. Während im Osten immer dann, wenn die staatstragende Einheitspartei sich und ihre Kandidaten zur Wahl stellte, um ihr zur Wahl verpflichtetes Volk auf Systemtreue und den Grad der eigenen Beliebtheit im Volke zu überprüfen, was hin und wieder zu peinlichen Ergebnissen führte, hat die pluralistische Mehrparteiendemokratie einen subtileren und zugleich wirksameren Weg gefunden, die Systemtreue ihrer Bürger zu prüfen und zugleich zu pflegen. Nicht gezwungen, sondern eingeladen wird das Volk, sich aus freien Stücken zwischen alternativen Mannschaften für die Wahrnehmung der Staatsaufgaben zu entscheiden, in der Sicherheit, dass jedes Ergebnis die demokratische Herrschaft affirmiert, ohne dass das Volk zu dieser Affirmation ausdrücklich aufgefordert werden müsste. Freilich wird diese erwünschte Leistung der Wahl flankiert durch die Tätigkeit von Agitatoren in Politik, Medien, Wissenschaft und Erziehung, die den Urnengang als demokratisches Bekenntnis dem Volke abverlangen. Das Recht der Bürger auf freie Wahlen gerät so schnell zur Pflicht und deren Erfüllung zur Bedingung, Ansprüche an den Staat zu richten, nach dem Motto, wer nicht wählt, hat auch kein Recht zu meckern. Auch aufgeklärte Staatsbürger, die sich um den Zusammenhalt des Gemeinwesens sorgen, schleudern dies gern Kritikern entgegen, denen der Wille zur Verbesserung des Systems abgeht. Nur wer durch Pflichterfüllung an der Wahlurne, am Arbeitsplatz und beim Steuernzahlen seine Linientreue bewiesen, das demokratisch Erlaubte und ökonomisch Gebotene getan hat, um das bürgerliche Gemeinwesen voranzubringen, darf den Mund aufmachen. Ohne praktische Zustimmung im Prinzipiellen, keine theoretische Abweichung im Einzelnen. Und damit bin ich bei der Souveränität des Volkes angekommen. Die Macht liegt niemals beim Wahlvolk, sondern bei der Staatsgewalt. Diese trennt sich formell in einen gegliederten Korpus von Ämtern, die zur Ausführung der Staatsgeschäfte nötig sind und deren Funktionsweise verfassungsrechtlich geregelt ist, und ein Personal, das diese Ämter besetzt und ihre Funktionen exekutiert. Als Charaktermasken der Staatsgewalt üben die Amtsträger die staatliche Souveränität aus. Also vielleicht zum Begriff der Souveränität kurz dazwischen. Wenn von Souveränität die Rede ist, dann geht es da schon auch um ein Willensverhältnis. Es geht darum, dass ein Wille in dem Sinne souverän ist, dass er über alle anderen Willen erhaben ist, sich selber bestimmen kann und als souveräne Herrschaftsgewalt auch andere bestimmen kann. Er ist unbeeinträchtigt in dieser Verfügung über den Willen anderer. Nun ist der Staat ja erstmal eine sozusagen versteinerte Gestalt von Institutionen, von Funktionen. Er beruht sicherlich auch auf Gewaltmitteln, auf Panzern, auf Gummiknüppeln etc. Aber der Staat muss natürlich, oder die Ämter und Funktionen des Staates müssen immer durch lebendige Personen ausgeführt werden. Und in dem Sinne sind die Amtsträger die Charaktermasken der Staatsfunktionen. Und auf diese Charaktermasken kommt es schon sehr an. Die üben diese Souveränität aus. Aber sie üben sie eben aus als Amtsträger, denen ihr Auftrag mit ihrem Amt klar vorgegeben ist. Das Volk bekommt verfassungsgemäß in Wahlen einen kurzen Sonntag lang vom Staat den Status des eigentlichen Souveräns zugewiesen und wählt die Personen in ihr Amt, bestätigt also durch den Wahlakt die Notwendigkeit der Amtsfunktionen und sorgt für deren Kontinuität, indem sie ihr Personal erneuert. Noch einmal Artikel 20 Grundgesetz Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und nochmal Artikel 38 Grundgesetz Absatz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Und um diese Vertretung des ganzen Volkes geht es jetzt. Die Souveränität des Staates besteht nach innen darin, dass er auf Basis seines Gewaltmonopols über die auf seinem Territorium lebenden Menschen als sein Volk verfügt und durch sein Recht eine gesetzliche Ordnung stiftet, der die Individuen in ihrem gesellschaftlichen Verkehr miteinander sich unterwerfen müssen. Durch dieses Gewaltverhältnis ist das reale Verhältnis zwischen Staat und Volk so bestimmt, dass das Volk seinem Staat dient, indem es vermittels der Gesetze, denen es Folge leisten muss, mit all seinem Tun und Lassen die Zwecke des Staates befolgt. Denn die Gesetze sind ja so verfasst, dass sie genau die Schranken für das Verhalten der Einzelnen vorgeben. Wenn die Individuen sich also im Rahmen der Gesetze bewegen, dann erfüllen sie damit automatisch auch die Zwecke, die der Staat gesetzt hat, indem er diese Gesetze erlassen hat. Also, ich muss kurz die Stelle im Text wiederfinden. Das Volk dient seinem Staat, indem es vermittels der Gesetze, denen es Folge leisten muss, mit all seinem Tun und Lassen die Zwecke des Staates befolgt und indem es durch seine ökonomische Betätigung den Reichtum erzeugt, der dem Staat als Steuerquelle dient, mit dem er seine Aufgaben finanziert. Also das Herrschaftsverhältnis hat dann die zwei Seiten. Dem ökonomischen Inhalt nach besteht Herrschaft immer in der Verfügung über das Mehrprodukt der Beherrschten. Und der Staat bedient sich an dem Reichtum, den die Bürger erzeugen, indem er eben Steuern abgreift. Von diesen Steuern bestreitet er wiederum seine Aufgaben. Das ist der eine Aspekt der ökonomischen Herrschaft. Insofern der Staat selber auf den Reichtum der Gesellschaft zugreift. Wir werden dann später sehen, das hat noch die ganz andere Seite, dass natürlich eine kapitalistische Produktionsweise eingerichtet wird und dass es andere Subjekte gibt, nicht staatliche, die dann wirklich den Reichtum der Gesellschaft unter ihrem Kommando vereinigen. Aber der Staat greift eben auch darauf zu. Und der anderen Seite nach geht es eben um die Willensbestimmung der Leute. Er zwingt sie, sich im Rahmen der von ihm erlassenen Gesetze auf bestimmte Weise zueinander zu verhalten und zu ihm zu verhalten. Es liegt also ein Herrschaftsverhältnis vor, in dem der Wille der Herrschenden institutionalisiert in den staatlichen Gesetzen den Willen der Beherrschten sich gefügig macht und sie zu Handlungen nötigt, mit denen sie die Zwecke und die Mittel der Herrschaft hervorbringen. Und in dem Sinne, dass sie die Mittel der Herrschaft hervorbringen, sind die Leute tatsächlich auch die Basis des Staates, wie es vorher in dem Lehrbuchzitat hieß. Die Ideologie der Volkssouveränität dreht dieses reale Verhältnis um und behauptet, Parlament und Regierung seien bloße Auftragnehmer und Exekutoren des Volkswillens, der sich im Staat einen Apparat geschaffen habe, um seine Zwecke zu verwirklichen. Dabei geht die bürgerliche Ideologie ganz realistisch davon aus, dass die verschiedenen Individuen im Volk durchaus unterschiedliche, sogar gegensätzliche Interessen verfolgen, die eines Ausgleichs bedürfen. Bei kleineren Gemeinschaften wie der eines griechischen Stadtstaates werde dieser Ausgleich vielleicht noch auf dem Wege der freien Diskussion der Beteiligten auf dem öffentlichen Marktplatz zu Wege gebracht. Bei einem Millionenvolk könne er aber nicht anders hergestellt werden, als durch den Zusammenschluss der unterschiedlichen Interessenträger zu Interessenverbänden oder Parteien, welche Delegierte in übergreifende Körperschaften entsenden, in denen sie dann stellvertretend für die Volksmasse den Interessensausgleich herstellen und einen einheitlichen Volks- und Staatswillen hervorbringen, der sich in den beschlossenen Gesetzen Ausdruck gibt, die dann bindend für alle Volksmitglieder sind. So haben wir es alle gelernt. In der bürgerlichen Gesellschaft, die auf der kapitalistischen Produktionsweise beruht, sind die Bedürfnisse der Menschen in der Tat als gegensätzliche Interessen organisiert. Die Mittel, mit denen die Individuen ihr Leben bestreiten, müssen sie sich als Privateigentümer, die sich wechselseitig von der Verfügung über den Reichtum der Gesellschaft ausschließen, was mir gehört, gehört nicht dir, durch den Tausch von Waren und Diensten gegen Geld auf dem Markt beschaffen. Dort treten sie einander als Käufer und Verkäufer gegenüber, deren jeder seinen Vorteil auf Kosten des anderen sucht. Und die Käufer konkurrieren untereinander um den Zugriff auf das Warenangebot der Verkäufer, während die Verkäufer miteinander um die Zahlungsmittel der Käufer konkurrieren. Also allseitige Konkurrenz, allseitige Interessensgegensätze. Weil der Austausch auf widerstreitenden Interessen der Beteiligten beruht, die sich wechselseitig aneinander bereichern wollen, droht er dem Prinzip nach, ständig in die einseitige Form der Aneignung, den Raub, zurückzufallen. Die Individuen können ihre gegensätzlichen Interessen als friedliche Konkurrenten um den Reichtum der Gesellschaft nur dann dauerhaft verfolgen und der Austausch von Gütern und Diensten nimmt nur dann die Gestalt eines stabil funktionierenden gesellschaftlichen Stoffwechsels an, wenn die Individuen sich wechselseitig als Privateigentümer, die exklusiv über das ihre verfügen und deren Wille allein darüber entscheidet, was mit ihrer Habe angestellt werden darf, anerkennen. Ein Wille, der etwas Bestimmtes will, ist ein konkreter, einen bestimmten Zweck setzender, freier oder autonomer Wille. Ein Wille, der weiß, dass seine konkrete Zwecksetzung prekär ist, weil er selbst nicht über die Bedingungen verfügt, die ihm die Zwecksetzung jederzeit gestatten, muss die seiner Verfügung entzogenen heteronomen Bedingungen seiner konkreten Zwecksetzungen wollen. Indem er von der Besonderheit seiner konkreten Zwecke abstrahiert und sich auf die Bedingungen der Möglichkeit seiner Zwecksetzung überhaupt richtet, wird er abstrakt freier Wille, ein Wille, der wollen können will. Sofern die Individuen der bürgerlichen Gesellschaft sich als Konkurrenzsubjekte verhalten, betätigen sie ihren konkreten Willen, verfolgen bestimmte ökonomische Interessen. Als Konkurrenten machen sie sich aber gegenseitig ihren Erfolg permanent streitig, und damit sie sich überhaupt dauerhaft als konkurrierende Eigentümer zueinander verhalten können, müssen sie von anderen anerkannt werden als freie Personen, deren Wille exklusiv über die Dinge verfügt, die sie ihr eigen nennen und die sie nur herzugeben bereit sind, wenn sie eine Gegenleistung erhalten. Das gegensätzliche Verhältnis, in dem sie ihren konkreten Willen als ökonomische Konkurrenten betätigen, um ihren Sondervorteil auf Kosten anderer zu realisieren, kann nur dauerhaft bestehen, wenn eine von ihnen getrennte, über ihnen stehende Gewalt sie alle gleichermaßen dazu zwingt, sich gegenseitig als freie Personen und Privateigentümer anzuerkennen und ihren Geschäften auf dem Markt den Charakter bindender Verträge zu geben, in denen ihre gegensätzlichen Willen zum ihnen gegenüber verselbstständigten Vertragswillen vereinigt sind. Sie müssen sich also als abstrakt freie Willen betätigen und die Bedingungen, sich als konkrete Willen in ihren besonderen Zwecken zu verwirklichen wollen. Das ist schon ein ziemlich verdrehtes Verhältnis, das sich daraus ergibt. Also vorausgesetzt ist, sie konkurrieren miteinander, jeder sucht seinen Vorteil auf Kosten der anderen. Und indem sie auf Kosten der anderen versuchen, ihren Vorteil zu realisieren, bestreiten sie sich ja wechselseitig permanent den Vorteil. Also sie suchen ihren Vorteil, sie suchen ihre Zwecke zu verwirklichen und sie schädigen dabei die ganze Zeit die Möglichkeit, dass die anderen ihre Zwecke verwirklichen können. Aus diesem gegensätzlichen Verhältnis, weil ihre Zwecksetzung durch ihre Konkurrenz permanent prekär ist, ergibt sich dann die Notwendigkeit, erstens, dass jeder darauf beharrt, dass er mit seinen Interessen, mit seinen Zwecken von den anderen anerkannt werden will. Aber erstmal nur, damit er seine Zwecke verwirklichen kann. Also jeder besteht auf seinem Egoismus. Ich will, dass du meine Zwecke anerkennst. So, das fordert der andere jetzt auch ein. Und sie kommen nicht von der Stelle, weil es jedem immer noch als Bourgeois-Persönlichkeit, als Konkurrenzobjekt darum geht, ihren privaten Nutzen gegen den anderen durchzusetzen, auf Kosten des anderen. Sie kommen nur dahin, sich wechselseitig anzuerkennen und exklusive Sphären des Zugriffs auf irgendwelche Teile des gesellschaftlichen Reichtums abzustecken, wenn es eine Gewalt gibt, die über ihnen steht und die sie alle gleichermaßen dazu zwingt, erstens sich überhaupt als Willenssubjekte anzuerkennen und nicht gleich aufeinander loszugehen und zweitens, indem diese Instanz sagt, das ist dein Eigentum, das ist dein Eigentum, hier ist die Grenze, nicht überschreiten. Also aus dem Bedürfnis ihres Egoismus heraus, ihre Sonderinteressen zu verfolgen, müssen sie eine Instanz wollen, die ihnen die Bedingungen ihrer Konkurrenz miteinander garantiert. Und darin ist die Ableitung der bürgerlichen Staatsgewalt aus den Interessen der Konkurrenzsubjekte begründet. Der Staat, die bürgerliche Staatsgewalt, ist nämlich diese Instanz. Sie ist, oder er ist, die im politischen Gewaltapparat des Gemeinwesens gegen die Privatsubjekte praktisch verselbstständigte Gestalt ihres abstrakt freien Willens. Um ihre ökonomischen Sonderinteressen als Bourgeois, als Konkurrenzsubjekte gegeneinander verfolgen zu können, müssen die Individuen zugleich Citoyen, also von ihrer Staatsgewalt anerkannte Staatsbürger sein. Und als diese Staatsbürger erhalten sie Rechte zugesprochen vom Staat, eben den Schutz der Freiheit der Person und des Eigentums. Sie unterscheiden sich also als ökonomische Subjekte, als Warenbesitzer überhaupt oder als Bourgeois, das ist der klassische Ausdruck, die ihre privaten Sonderinteressen verfolgen. Darin unterscheiden sie sich von sich selber als Staatsbürger, die das gemeinsame Interesse daran haben, dass es eine Staatsgewalt geben muss, die sie alle gleichermaßen beschränkt, damit die Konkurrenz überhaupt stattfinden kann. Und das ist eben auch ein widersprüchliches und seltsames Verhältnis, dass die Subjekte damit zu sich selber haben, dass sie ihre eigene Beschränkung durch den Staat wollen müssen, damit sie ihren konkreten Zwecken nachgehen können. Marx hat das in der Kritik des hegelischen Staatsrechts sehr früh schon auf folgende Formulierung gebracht. Die Trennung der bürgerlichen Gesellschaft und des politischen Staates erscheint notwendig als eine Trennung des politischen Bürgers, des Staatsbürgers, von der bürgerlichen Gesellschaft, von seiner eigenen wirklichen, empirischen Wirklichkeit. Denn als Staatsidealist ist er ein ganz anderes, von seiner Wirklichkeit verschiedenes, unterschiedenes, entgegengesetztes Wesen. Als derselben Staatsgewalt Unterworfene, als deren Menschenmaterial anerkannte Untertanen des politischen Gemeinwesens sind die Individuen ein Volk. Also Volk ist keine Naturbestimmung, ist keine Bestimmung, die sich aus gemeinsamer Tradition, Sprache, Kultur oder sonst irgendwas ergibt, sondern Volk ist erstmal dadurch bestimmt, dass das all die Individuen sind, für die eine Staatsgewalt sich zuständig erklärt und die sie, diese Staatsgewalt, als seine Staatsbürger in Anspruch nimmt. Volk ist erstmal nichts anderes als die Behandlung der Leute durch den Staat als sein Staatsvolk. Indem der Staat sich über die gegensätzlichen Sonderinteressen der ökonomischen Bürger souverän hinwegsetzt, also indem er selber souverän ist und allen gleichermaßen die Bedingungen einer von ihm geordneten ökonomischen Konkurrenz aufherrscht, vertritt er das Interesse des Volkes gegen seine Bürger. Das ist nochmal eine andere Formulierung für den Gegensatz, den komplizierten Gegensatz, den wir vorher hatten. Als ökonomische Bürger sind die Leute erstmal einzelne Konkurrenzsubjekte. Insofern sie aber als Staatsbürger alle ihre Beschränkung wollen müssen, sind sie Volk. Und wer vertritt das Interesse des Volkes? Ja, nicht die Bürger als Einzelne, sondern das Interesse des Volkes, das Interesse, das aus diesem Staatsidealismus entspringt, das vertritt der Staat. Der Staat vertritt also das Interesse des Volkes gegen seine Bürger. Und in dem Sinne trifft diese Formulierung aus dem Grundgesetz zu, die wir jetzt schon mehrfach hatten, dass im Namen und idealistisch ausgedrückt, im Auftrag des ganzen Volkes regiert wird. Und damit indem der Staat also das Interesse des Volkes gegen seine Bürger durchsetzt, entspricht er dem Allgemeinwohl. Denn das Allgemeinwohl ist auch nichts anderes als eine solche Abstraktion, in der von den ganzen Sonderinteressen der Privatsubjekte abgesehen ist und in dem der Blick sich darauf richtet, was denn für das Ganze des Volkes nützlich und dienlich ist. Der bürgerliche Staat setzt seine Gewalt dafür ein, dass alle Privatsubjekte ihre besonderen ökonomischen Mittel gemäß dem Staatsinteresse am wechselseitigen Respekt der Freiheit der Person und des Eigentums verwenden und macht sich damit denjenigen Interessen dienstbar, die der Verfügung über produktives Eigentum entspringen. Denn an die Mittel zur Reproduktion des eigenen Lebens gelangen die Privatsubjekte nur, wenn sie über Eigentum verfügen, auf das andere angewiesen sind, sodass sie es gegen Geld verkaufen können. Und wer kein anderes Eigentum zu verkaufen hat als seine Arbeitskraft, muss Lohnarbeit für andere verrichten. Die Lohnarbeit kommt nur zustande, wenn sie rentabel organisiert wird, also ihrem Anwender die Mehrung seines Eigentums gestattet. Lohnarbeitsverhältnisse kommen nur zustande, wenn und insofern sie dem Anwender der Arbeitskraft mehr Wert schaffen, als dieser zum Ankauf der Arbeitskraft in Form von Lohn zahlt. Wer über Produktionsmittel oder genügend Eigentum in Geldform verfügt, um es als Kapital anzulegen und es als Kommando über fremde Arbeitskraft wirken zu lassen, für den entfaltet sein Eigentum durch die Ausbeutung der Lohnarbeit die Potenz, sich zu vermehren. Also ganz platt ausgedrückt, wer viel Eigentum hat, für den besitzt sein Eigentum automatisch die Eigenschaft, mehr zu werden, als es ist. Ganz einfach, weil er es als Kapital investieren kann, also den Zugriff auf die Ausbeutung der Arbeitskraft anderer Leute organisiert. Entweder indem er selber eine Fabrik betreibt und Waren herstellt, die er verkauft. Oder indem er das als Geldkapital an andere verleiht, die damit dann wieder industrielle Produktionen aufziehen. In irgendeiner Weise greift alles große Geldvermögen dieser Gesellschaft immer auf die Ausbeutung von Lohnarbeit zu. Und dadurch erwirbt es die Fähigkeit, sich zu vermehren. Das ist bei Leuten, die über große Vermögen verfügen, quasi praktisch von vornherein immer schon eingebaut, dass dieses Eigentum sich vermehrt. Eben weil sie als Privateigentümer Zugriff haben auf die Arbeitskraft derer, die über gar kein sachliches Eigentum verfügen, das sie verkaufen können. Die von der Hand in den Mund leben und deshalb immer ihre Arbeitskraft in den Dienst anderer stellen müssen. Wer das genauer nachverfolgen will, ist herzlich eingeladen, die Arbeitsgruppe zum Kapital zu besuchen. Indem der Staat Person und Eigentum schützt, richtet er nicht nur die formellen Bedingungen allseitiger Konkurrenz um den Reichtum der Gesellschaft ein, er schafft damit auch die Bedingungen für die ökonomische Herrschaft des Kapitals und setzt die Vermehrung des Privateigentums der Kapitalbesitzer als gesellschaftlich verbindlichen Zweck durch. Kapitalverwertung oder ideologisch ausgedrückt Wirtschaftswachstum und das Allgemeinwohl der Nation sind damit identisch gemacht. Denn sämtliche Lebensbedürfnisse der Individuen sind dadurch abhängig gemacht vom Erfolg des nationalen Kapitals auf dem Binnenmarkt und im Weltmarkt. Und das kennt man ja beispielsweise aus gewerkschaftlichen Debatten in der Form, dass die Lohnarbeiter natürlich angewiesen sind auf Arbeitsplätze. Arbeitsplätze gibt es aber nur, wenn die rentabel organisiert sind, wenn sie also so organisiert sind, dass sie den Anwendern der Arbeitskraft Mehrwert produzieren helfen. Und wenn ich will, dass Betriebe da sind, die Arbeitsplätze schaffen, dann muss ich auch den Betriebserfolg wollen, dann muss ich auch wollen, dass die auf dem Weltmarkt erfolgreich sind, dass also ihre Gewinne fleißig sprudeln. Und damit habe ich selber schon anerkannt, dass die Existenzbedingungen der Lohnarbeiter selber davon abhängen, dass sie zur Mehrung des Eigentums anderer benutzt werden. Nur wenn das Kapital erfolgreich ist, bietet es auch weiterhin die Arbeitsplätze an, von denen die Leute leben müssen, oder umgekehrt ausgedrückt, nur wenn die Arbeit so organisiert ist, dass sie möglichst profitabel für die Unternehmer ist, nur dann kann man dauerhaft überhaupt von ihr leben, wobei dann immer noch die Frage ist, wie hoch der Lohn ist, wenn die Arbeit so unglaublich rentabel organisiert ist und welchen Lebensstandard man damit hat. Aber Gewerkschaften anerkennen ganz prinzipiell, dass sie dafür da sind, die Interessen von Lohnarbeitern zu vertreten. Und wenn sie dafür da sind, Interessen von Lohnarbeitern zu vertreten, dann müssen sie immer auch das entgegengesetzte Interesse anerkennen und billigen, dass die Lohnarbeiter rentabel angewandt werden. In dem Sinne sind in dieser Gesellschaft tatsächlich die Interessen des Kapitals als das Interesse des Gemeinwohls durchgesetzt. Es muss hier kapitalistisches Wirtschaftswachstum stattfinden. Davon hängt alles andere ab in diesem Laden. So, jetzt haben wir schon zwei verschiedene Varianten gehabt, in denen die Leute in der bürgerlichen Gesellschaft ihre eigene Herrschaft wollen müssen. Die eine Variante war, als Konkurrenzsubjekte überhaupt, als freie Personen und Eigentümer, die auf dem Markt Tauschgeschäfte eingehen, beim Verkauf der Arbeitskraft, beim Kauf von Lebensmitteln oder meinetwegen eben auch als Unternehmer, die Produktionsmittel kaufen und Arbeitskraft kaufen und Ware herstellen und die verkaufen. Egal in welcher Sonderrolle sie da vorkommen. Als Personen und Eigentümer überhaupt konkurrieren sie in irgendeiner Weise mit anderen, beschränken sich wechselseitig in ihren Interessen, brauchen also eine Aufsichtsmacht, die die Konkurrenz so regelt, dass überhaupt eine gesellschaftliche Reproduktion dabei zustande kommt und dass diese Konkurrenz nicht permanent in ein Hauen und Stechen ausartet. Die Bürger müssen um ihrer Konkurrenzinteressen willen also die Staatsmacht wollen, die die Konkurrenz beaufsichtigt und regelt. Das war der eine Aspekt, den wir vorher hatten. Der grundsätzlich in diesen Konkurrenzverhältnissen angelegte Staatsidealismus. Jetzt haben wir als zweiten Aspekt gehabt, umgekehrt, indem der Staat mit seiner Gewalt diese Rechtsordnung einrichtet, Freiheit der Person, Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz des Privateigentums garantiert, schafft er selber die Bedingungen dafür, dass diese kapitalistische Konkurrenzgesellschaft vonstatten geht und das vorher noch ganz abstrakte Allgemeinwohl, das erstmal so bestimmt war, dass die Leute alle gleichermaßen ihre Beschränkung wollen müssen, kriegt jetzt die konkretere Gestalt. Allgemeinwohl ist so bestimmt, dass der Staat eine Konkurrenz einrichtet, die dem Zweck dient, Kapitalverwertung hervorzubringen, kapitalistisches Eigentum zu vermehren. Diesem praktischen Interesse, dieser ökonomischen Herrschaft des Kapitals über die Lohnarbeiter, wird die gesamte gesellschaftliche Reproduktion untergeordnet. Und das ist dann die konkrete Gestalt, die das Allgemeinwohl als das Interesse des Volkes besitzt. Der Staatsidealismus der Bürger, der vorher noch abstrakt bestimmt war, geht also dann über in eine ziemlich konkrete kapitalistische Staatsräson, die von jeder Regierung exekutiert werden muss. Indem der Staat die Freiheit der Person, die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz und das Privateigentum als Schranke der Willkür der Personen in den Grundrechten der Verfassung gewährt, erhält das negative Verhältnis der konkurrierenden Privatsubjekte untereinander die Form von Rechten und Pflichten der Bürger gegenüber dem Staat. Die Bürger selbst beziehen sich dann auf diese Rechte und Pflichten als selbstverständliche Lebensgrundlage, betrachten sie also nicht als das, was sie sind, nämlich als durch herrschaftliche Gewalt eingerichtete Schranken ihres Handelns, sondern als positive Gegebenheiten, mit denen sie zurechtkommen müssen. Und auch die ökonomischen Gesetze, die auf dieser politischen Grundlage wirksam werden, erscheinen ihnen als quasi vom Himmel gefallene Sachzwänge, die dem Einzug der menschlichen, die dem Einfluss der menschlichen Willkür entzogen sind. Sachzwänge, denen man sich anzupassen hat, um sie zum eigenen Vorteil für sich zu nutzen. Also die Leute begreifen ja durchaus, dass sie in ihrer Willensbetätigung allerorten eingeschränkt sind. Sie fassen das aber nicht oder halten das nicht bloß fest nach dieser negativen Seite. Ja, da treten wir Schranken entgegen und dann müssen wir erstmal gucken, ob die notwendig sind oder ob man die nicht abschaffen kann. Sondern sie betrachten diese Schranken einfach als gegebene Voraussetzungen ihres Lebens, mit denen sie zurechtkommen müssen und wenden das dann positiv und sagen sich dann, ja, und da muss ich auf Basis dieser Ordnung meinen Vorteil suchen. Und darüber, dass sie dann ihr Interesse darauf richten, mit diesen Bedingungen zurechtzukommen, darüber, dass sie das ins Positive wenden und dann wirklich ihr Leben auf diese Grundlage stellen, darüber vergessen sie, dass es doch Schranken waren. Die Gewohnheit, die Taten und Einrichtungen der Herrschaft als die herrschenden Verhältnisse zu nehmen, sich in ihnen abzumühen und ihnen anzupassen, sich mit den Möglichkeiten und Schranken der eigenen sozialen Stellung also abzufinden und herumzuschlagen, zeichnet ein nachhaltig brauchbares Volk zu allen Zeiten aus. damit beschäftigt, mit Interessen fertig zu werden, die den eigenen entgegengesetzt sind und nur allzu oft überlegene Mittel zur Verfügung haben, stets gewärtig von der maßgeblichen Ordnungsmacht mit neuen Pflichten und Opfern bedacht zu werden, haust es sich, das Volk, in seiner Abhängigkeit von den Entscheidungen der Staatsgewalt ein. Völker gehen davon aus, dass eine übergeordnete Instanz Ordnung schafft, nicht nur, weil sie es gar nicht anders kennen, angesichts der Schwierigkeiten, die ihnen im Rahmen der jeweiligen Ordnung erwachsen, wo es allerhand Gegner gibt, mit denen man sich herumschlagen muss, lernen sie ihre Herren durchaus schätzen. Wo das Überleben zum Kampf gerät, weil es dauernd mit den Interessen anderer Angehöriger des Gemeinwesens kollidiert, halten Untertanen jeglicher Art eine überlegene Aufsichtsmacht für nützlich. Die Sicherheit, die da angestrebt wird, dass das eigene Interesse den Rang eines hoheitlich geschützten Rechts genießt, bildet sich glatt zum gemeinsamen Bedürfnis aus, das die unterschiedlichsten sozialen Charaktere zum Volk eint. Im passiven wie aktiven Bezug auf ihre Herrschaft abstrahieren gebeutelte Untertanen wie mündige Bürger von den gegensätzlichen Interessen und Mitteln, mit denen die Obrigkeit sie ausstattet, und setzen auf die Segnungen einer machtvollen Führung. Hier wird ja bewusst abgehoben, nicht nur auf bürgerliche Verhältnisse, geht zum Beispiel hervor aus der Formulierung gebeutelte Untertanen versus mündige Bürger. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus dem Geschichtsunterricht, dass die Gewalt, die die Lehnsherren über ihre Lehnsnehmer hatten, in der schönen Formel ausgedrückt wurde, protego ergo obligo. Also ich schütze dich, daher befehle ich dir. Genau das ist hier angesprochen. Wir hatten das vorher für die bürgerlichen Verhältnisse in der Form, dass der Staat gewollt wird als Aufsichtsmacht über die Konkurrenz, die das Regelwerk vorgibt und einerseits alle Menschen gleichermaßen beschränkt. Andererseits kann da aber der einzelne Betroffene das natürlich immer für sich so wenden, ja, mir wird mein Eigentum geschützt. Wenn mir, was weiß ich, mein Fahrrad geklaut wird und es versichert habe, dann kann ich das anzeigen, kann die Staatsgewalt mobilisieren, entweder, dass mir mein Fahrrad tatsächlich wieder beschafft wird oder wenn ich diese Anzeige bei der Versicherung vorlege, wenn das amtlich aufgenommen worden ist, ja, dann wird mir durch die Versicherung der Geldwert wenigstens ersetzt. Und für all diese kleinen Alltagsgeschichten benötige ich auch immer wieder den Staat, der mein Eigentum schützt. Und indem ich meine Aufmerksamkeit darauf konzentriere, dass das Eigentum geschützt werden muss vom Staat, vergesse ich dann das Eigentum als solches erstmal den wechselseitigen Ausschluss der Leute von der Verfügung über die Sachen bedeutet. So, jetzt wird also die Instanz, die alle beschränkt, die Instanz, die dafür sorgt, dass sie sich wechselseitig als Privateigentümer vom gesellschaftlichen Reichtum ausschließen müssen, die Instanz, die diese Exklusion stiftet, die wird umgekehrt gedeutet als die Schutzinstanz, die mir mein Eigentum sichert. Und damit diese Stiftung von Sicherheit jederzeit gelingt, drücke ich dann meiner Staatsmacht auch die Daumen, dass sie durch eine machtvolle Führung exekutiert werden soll. Da stellt sich der einzelne Bürger dann immer auf den Standpunkt, dass er seine Interessen, die sich gegen andere Einzelne richten, nur durchsetzen kann, wenn er die Staatsmacht für sich als Helfer bemüht. Dieser Staatsidealismus des Volkes erhält in der repräsentativen Demokratie eine besondere Form. Die Staatsräson ist mit dem Grundrechtskatalog, das sind die Artikel 1 bis 19 im Grundgesetz, Die Staatsräson ist mit dem Grundrechtskatalog, in dem das Privateigentum den Anker aller anderen Bestimmungen bildet, darauf festgelegt, dass Bürger und Nation den Reichtum in seiner kapitalistischen Form als Privatreichtum oder geldwertes Eigentum vermehren. Die Funktionen der Staatsgewalt, die der ständigen Aufsicht über die private Konkurrenz und der Förderung der nationalen Reichtumsproduktion dienen, sind durch die weiteren Bestimmungen der Verfassung so organisiert, dass willkürliche Abweichungen der Amtspersonen von der übergreifenden Staatsräson ausgeschlossen sind. Also der Staatsidealismus bekommt eine besondere Form in der Demokratie. Die besondere Form, um die es jetzt geht, besteht darin, dass die Amtsträger, die also diese machtvolle Führung ausüben, durch eine besondere Regelung der Staatsfunktionen darauf verpflichtet werden, die eine verbindliche Staatsräson zu exekutieren, dass also die willkürliche Abweichung der Amtsträger von ihrem Amtsauftrag weitgehend ausgeschlossen wird. Das soll im Folgenden dargestellt werden. In den Artikeln 1, 20 und 79 des Grundgesetzes wird, indem die miteinander verschränkt sind, erstens der Grundrechtskatalog für alle Ewigkeit fixiert und dessen Änderung wird für unzulässig erklärt. Zweitens wird damit die kapitalistische Staatsräson festgeschrieben, die ich eben schon dargestellt habe, also die Identifikation des Allgemeinwohls mit dem kapitalistischen Wirtschaftswachstum und die Unterordnung des ganzen sozialen und ökonomischen Lebens dieser Gesellschaft unter die Prinzipien der Kapitalverwertung. Und drittens sorgen diese Artikel in ihrer Verschränkung dafür, dass die Staatsordnung und die Funktionen der verschiedenen Staatsämter so auf die Staatsräson festgelegt werden, dass die Amtsinhaber, wenn sie ihrem Amt nachkommen, eigentlich kaum mehr die Gelegenheit haben, willkürlich durch ihre Gewissensentscheidung von dieser Staatsräson abzuweichen. Sie werden also darauf verpflichtet, diese Amtsfunktionen so zu vollziehen, dass dabei die kapitalistische Staatsräson verwirklicht wird. Das werde ich im Folgenden darstellen. Zunächst mal zu Artikel 1. Der bestimmt erstmal im ersten Absatz den obersten Legitimationstitel dieser Ordnung. Dort heißt es: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Staatsgewalt verpflichtet also sich selber darauf, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Nun ist die Würde des Menschen ein ziemlich ätherischer Titel. Erstens kann einem daran auffallen, dass hier nicht von den Menschen im Plural die Rede ist, die dann ja ihre besonderen sozialen und ökonomischen Bestimmungen und Unterschiede aufweisen, sondern es ist von dem Menschen im Sinne des Gattungswesens die Rede. Und als Gattungswesen ist der Mensch nun mal einfach ein vernunftbegabtes und mit Willen begabtes Wesen. Und daraus folgt positiv erstmal überhaupt nichts für irgendeine Herrschaftsordnung. Mit der Würde verhält es sich ähnlich. Auch die Würde ist so unbestimmt, dass, wenn man sich auf sie beruft, daraus noch gar keine bestimmte Handlung folgt. Die Frage wäre ja, wie, wodurch ist denn die Würde des Menschen zu erfüllen und zu schützen und zu achten? Das Grundgesetz gibt dem Ganzen aber jetzt einen Inhalt. Und zwar in Artikel 2 zunächst, durch die Verknüpfung mit den Menschenrechten. Dort steht: Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Dieses Darum ist dann die entscheidende Bestimmung. Um des Schutzes der Würde des Menschen willen bekennt sich das deutsche Volk, also eigentlich dieser Staat, der es vertritt, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, das heißt erstmal als Grundlage der Gemeinschaft, die hier eingerichtet werden soll. Naja, und dann kommen eben noch zwei andere schöne Ideale des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Damit ist angedeutet, dass dieser Staat sich nicht nur vorgenommen hat, auf seinem Territorium die Würde des Menschen zu achten, indem er die Menschenrechte hier durchsetzt, sondern dass er sich auch darum bemüht, im Rest der Welt für deren Durchsetzung zu sorgen. Auf seinem Territorium gelten diese Menschenrechte als Grundrechte seiner Staatsbürger. Das ist in Absatz 3 geregelt. Dort steht: Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, die in den Artikeln 2 bis 19 festgelegten Grundrechte sind die verwandelte Form der Menschenrechte, die man aus der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen kennt oder die seit 1791 in der französischen Verfassung fixiert sind. Die Menschenrechte werden naturrechtlich begründet, indem man davon ausgeht, dass vor jeder staatlichen Gewalt dem Menschen von Natur aus, weil er eben ein Gattungswesen ist, das vernunftbegabt ist und das mit Willen begabt ist, ganz bestimmte Rechte gegen seinesgleichen und gegen den Staat zukommen. Zu diesem Idealismus habe ich schon einige grundsätzliche Bemerkungen gemacht. Die Wahrheit ist umgekehrt die, dass der Staat mit seiner Gewalt natürlich immer die Voraussetzung dafür ist, dass Menschen irgendwelche Rechte gegeneinander geltend machen können. Denn ein Recht, das nicht durchgesetzt werden kann, ist keines. Das ist nur ein ideeller Anspruch. Und indem der Staat die Menschenrechte fixiert, mit seiner Gewalt also für deren Beachtung sorgt, setzt er sie überhaupt erst in Kraft, macht sie überhaupt wirklich. Und indem er das auf seinem Territorium tut und seinen Staatsbürgern diese Menschenrechte einräumt, bekommen sie diese Gestalt von staatlichen Grundrechten oder Grundrechten der Staatsbürger. So, jetzt ist nicht nur in Artikel 1 bestimmt, in Absatz 3, dass diese Grundrechte, die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht binden, sondern auch in Artikel 20 in Absatz 3 wird diese Bestimmung nochmal wiederholt. Wir hatten schon Artikel 20 Absatz 2. Dort hieß es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und wie die Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung zu den Grundrechten stehen, das wird dann in Absatz 3 geregelt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Die verfassungsmäßige Ordnung besteht wiederum im Kern in den Grundrechten, die in Artikel 2 bis 19 geregelt werden. Die sind also die obersten Prinzipien dieses Staates, wie gesagt mit Artikel 14, dem Privateigentum als Anker. Und die Gesetzgebung dient dazu im Wesentlichen, diese Grundordnung durchzusetzen und die positiven Gesetze, die zur Durchsetzung dieser Grundordnung nötig sind, zu formulieren. Oder anders ausgedrückt, die aus der Ansammlung dieser Grundrechte folgende Staatsordnung und die daraus folgende Wirtschaftsordnung, die muss eben gesetzlich flankiert werden. Und in diesem Absatz 3 von Artikel 20 wird genau dieser Auftrag an die Gesetzgebung festgeschrieben. Sie hat dafür zu sorgen, die Grundordnung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung durchzusetzen. So, jetzt bestimmt Artikel 79 des Grundgesetzes Folgendes. Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. In Absatz 2 heißt es dann, ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von 2/3 der Mitglieder des Bundestages und 2/3 der Stimmen des Bundesrates. Also die Hürde zur Änderung einzelner Grundgesetzartikel ist relativ hoch gesetzt. Absatz 3 heißt dann, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Jetzt gibt es viele Juristen, die das so interpretieren, dass die Artikel 2 bis 19 durchaus veränderbar seien. Aber in Artikel 1 und in Artikel 20 ist ja gerade festgelegt worden, dass um der Würde des Menschen willen die Menschenrechte gelten sollen und die Form, in der sie gelten, ist die, dass der Staat sie als Grundrechte seiner Staatsbürger durchsetzt. Wenn Artikel 1 gelten muss, dann müssen also auch die Artikel 2 bis 19 gelten. Und Artikel 20 Absatz 3 haben wir gesehen, bestimmt ja ausdrücklich, dass sämtliche Gesetzgebung und sämtliches Regierungshandeln der Durchsetzung dieser Grundrechte verpflichtet sind. Damit wird dann also auch festgelegt, dass sämtliche Amtsfunktionen in dieser Republik dazu dienen, diese Staatsräson durchzusetzen. Dieser Staatsidealismus, der aus den Konkurrenzverhältnissen erwächst, drängt sozusagen immer zur Affirmation der Staatsmacht. Umgekehrt sorgt diese Staatsmacht dafür, dass genau die verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen erlassen werden, die diese Produktionsweise dieser privaten Konkurrenzsubjekte ermöglicht oder ermöglichen. Also das ist schon ein wechselseitiges Ineinandergreifen, wo ein gewisser Automatismus der Reproduktion dieser Verhältnisse angelegt ist. Immer unter dem Vorbehalt, dass die Leute sich die Zwänge, die ihnen gegenübertreten, nicht wirklich als Zumutungen und Schranken klar machen, sondern dass sie sie als die selbstverständliche Voraussetzung akzeptieren, in die man halt hineingeboren wird. Solange sie das tun, solange das einfach alles Selbstverständlichkeiten für sie sind, werden sie in diesen von mir dargestellten Mechanismus hineingeraten und das Ganze affirmieren. So. Jetzt gibt es noch den Artikel 20 Absatz 4, der oft in der Linken falsch interpretiert wird als die Verankerung eines Widerstandsrechts der Bevölkerung gegen irgendwelche willkürlichen Herrschaftsauswüchse, der aber so ziemlich genau den gegenteiligen Inhalt hat. Da steht, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also erstmal erste Hälfte dieses Satzes. An wen richtet sich die Feindschaftserklärung? An diejenigen, die es unternehmen, diese Ordnung zu beseitigen. Zweite Frage. Worin besteht die andere Abhilfe, die üblicherweise in Anschlag kommt, wenn dieser Fall eintritt? Also wenn eine Rebellion gegen diese Verhältnisse ausbricht, wenn tatsächlich die Leute massenhaft die bürgerliche Herrschaft in Frage stellen, dann ist diese Ordnung gefährdet. Welche Abhilfe ist dann üblicherweise fällig? Naja, erstmal hat dann der Bundeskanzler darauf zu reagieren oder die Kanzlerin und es wird mit Polizei, Grenzschutz und Bundeswehr gegen die Leute vorgegangen, sofern sie tatsächlich schon eine Bedrohung der Staatsgewalt darstellen. Wenn diese Abhilfe nicht möglich ist, wenn also das Gewaltmonopol des Staates schon so zerrüttet ist, dass die Regierung nicht mehr handlungsfähig ist, dass auch die Polizei und das Militär nicht mehr ausreichen, um die Gefährdung dieser Ordnung ein für alle Mal zu beseitigen, dann sind alle Deutschen dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten. Wenn jetzt aber das Gewaltmonopol in Bürgerkriegszuständen schon so zerrüttet ist, dass nicht mal mit Polizei und Militär der Rebellion der Gar ausgemacht werden kann, dann ist diese Verfassung auch das Papier nicht mehr wert, auf dem sie steht. Insofern ist das ein Treppenwitz, dass hier im Grundgesetz ein Widerstandsrecht der Deutschen gegen die Beseitigung ihrer Herrschaftsordnung festgehalten ist. Naja, spielt auf dem juristischen Verfahren, macht das ja möglicherweise doch Sinn, dass man sich darauf berufen kann und sagen kann, wie Nazi-Deutschland hier, ich habe aber nach der damals gültigen Verfassung behandelt, als ich den rebellierenden Mob, der die kapitalistische Ordnung umwerfen wollte, Das setzt dann aber einen doppelten Regimewechsel voraus. Ne? Also da wird erstmal die Ordnung beseitigt und dann werden die sie beseitigt haben, beseitigt, sodass dann quasi wieder die alten Rechtsverhältnisse in Kraft treten und man sich auf die berufen muss, um jetzt Vergangenheitsbewältigung gemeinsam zu betreiben. Also es setzt ja voraus, dass dann schon wieder eine ganz ähnliche Rechtsordnung eingerichtet ist, die dann die Verbrechen der Vergangenheit mit ihrem Gewaltmonopol zur Rechenschaft zieht. Nur dann wird es überhaupt relevant, sich auf diesen demokratischen Rechtsartikel zu berufen. Andersrum, wenn eine Revolution gelingt, mögen danach faschistische Verhältnisse rauskommen oder sozialistische oder wirklich die Kommune, wenn das gelingt, dann ist die Staatsgewalt, die dieses Recht hier hervorgebracht hat, erledigt. Also Widerstand sich selber als Recht einräumen lassen zu wollen, ist schon eine ziemlich idiotische Stellung zu dem Ganzen. Wenn man von der Gewalt, von der man beherrscht wird, das Recht eingeräumt haben will, dass man entweder gegen sie oder gegen irgendwelche anderen Gefahren Widerstand ausüben darf, dann ist das eine ziemlich untertänige Form von Widerstand, die man da beabsichtigt. Oder eine konformistische Rebellion. ich weiß nicht, die 68er haben sich über sowas Gedanken gemacht, über konformistische Rebellion. Noch weitere Anmerkungen dazu? Nö. Okay. So, also bis zu diesem Sankt-Nimmerleins-Tag, der da in Artikel 20 Absatz 4 anklingt, regelt die demokratische Verfassung bis ins Kleinste die Staatsfunktionen so, dass sie allesamt auf die Erfüllung der kapitalistischen Staatsräson hinwirken, dass den Amtsinhabern genau ihre Kompetenzen umrissen werden und dass jede Zweckentfremdung von Teilfunktionen der Staatsmacht durch die Amtsträger ausgeschlossen wird. Konstitutionalismus, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung schützen also nicht, wie das in den Lehrbüchern behauptet wird, das Volk vor Willkürakten seiner Herrschaft, sondern Konstitutionalismus, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung schützen die Staatsmacht vor dem möglichen Amtsmissbrauch der Amtsträger und verwandeln letztere in genau das, als was diese sich gern beim Volk präsentieren, in treue Staatsdiener. Vom Volk wird nicht weniger erwartet, dass es treu zur Verfassung steht und seinen Dienst an der nationalen Reichtumsproduktion im Einklang mit der Rechtsordnung vollzieht. Für normale Verstöße gegen einzelne Gesetze ist das Strafrecht zuständig. Dass die Verletzung der Hoheit des Gesetzgebers ahndet, indem es die Delinquenten als Personen und Eigentümer schädigt, entweder durch Freiheitsentzug oder Geldstrafen. Also das muss man sich klar machen. Die Leute sind hier anerkannt als Staatsbürger. Diesen Staatsbürgern kommen gewisse Rechte zu. Die Freiheit der Person und der Schutz ihres Eigentums. Wenn sie einen Rechtsbruch begehen, egal wer da jetzt im Einzelnen geschädigt wird, welches Interesse dabei verletzt wird, dann betrachtet der Staat den Rechtsbruch als das, was er ist, als Bruch des Rechts. Der Staat inkriminiert diese Leute, weil sie gegen seine Hoheit, gegen seine Gesetze verstoßen haben. Da sind Staatsbürger auf die Idee gekommen, diese Staatsgewalt, wenn auch nur in einem einzelnen bescheidenen Akt, und nur in einer Hinsicht in Frage zu stellen, nämlich dieses konkrete Gesetz zu missachten. Was passiert als Vergeltung, als Strafe? Die Leute werden genau in dem geschädigt, was sie zu Staatsbürgern macht. Ihnen wird entweder ihre Freiheit entzogen, oder sie müssen Geldstrafen zahlen, werden also in ihrem Eigentum geschädigt. Also in dem Sinne übt der Staat an denen, die seine Gesetze missachten, die seine Hoheit missachten, Vergeltung und schädigt sie als Staatsbürger in ihren Rechten. Und nicht nur in ihren Rechten, sondern eben auch ganz materiell. Für alle politischen Gegner des Systems, bei denen die Infragestellung der Hoheit ein bisschen weitergeht, für alle politischen Gegner des Systems regelt Artikel 18 Grundgesetz die Verwirkung ihrer Grundrechte, ist darin also nochmal konsequenter. Damit haben die Verfassungsgründer der freundlichen Aufforderung an die Individuen, ihre Systemtreue durch pflichtschuldiges Arbeiten, Steuern zahlen und Wählen zu bekennen und Kritik nur dann zu äußern, wenn sie konstruktiv und systemkonform ist, Nachdruck verliehen und den Ausschluss der Feinde des Volkes aus der grundberechtigten Volksgemeinschaft verfassungsrechtlich geregelt. Zitat, Artikel 18. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, von der ich heute hier Gebrauch mache, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Ordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte, also alle, die da aufgezählt sind, je nachdem, welches da gebraucht wurde. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. So, das kann man jetzt schon so interpretieren, dass die Staatsgewalt ihren Bürgern, deren Staatsbürgerrechte eben auch nur insofern zugesteht, als sie sich als treue Staatsbürger zu diesem Staat verhalten. Sobald ihre Stellung als Untertanen der Staatsgewalt von ihnen willkürlich aufgekündigt wird, stellt der Staat selber auch ihre Staatsbürgerrechte in Frage. Da ist dann schon recht eindeutig, wer da wem dient. Der Staat dem Volke oder das Volk seinem Staat. Im Regelfall sind solche Maßnahmen der Züchtigung von Systemfeinden im Volk gar nicht nötig, weil die Bürger die ökonomischen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als selbstverständliche Voraussetzungen ihres Lebens, als Sachzwänge allen Wirtschaftens akzeptieren und sich in allen Lebenslagen an den Staat als Appellationsinstanz ihrer Sorgen und Nöte wenden, wohl wissend, dass der durch seine Gesetzgebung entscheidenden Einfluss auf ihre Lebensumstände hat. Der Staat betreibt schließlich permanent eine Wirtschaftspolitik, mit der er Wachstumsimpulse für die Reichtumsproduktion im Land setzt und eine Sozialpolitik, mit der er die Opfer der Produktionsweise betreut. Die Bürger erhoffen sich vom Staat, dass er sich zu ihrem Anwalt und ihrem Mittel bei der Durchsetzung ihrer Interessen macht. Und die Politiker werden auch nicht müde, sich in dieser Rolle in Szene zu setzen, zumal im Wahlkampf. Und jetzt bin ich endgültig beim Wahlkampf. Zu den Wahlen ist ja jetzt schon einiges gesagt worden und zu deren Funktionen. Jetzt geht es sozusagen um den konkreten Verlauf im Wahlkampf. Mit ihrer bisherigen Politik haben die Amtsträger, und ihre Vorgänger maßgeblich die Sorgen und Nöte der verschiedenen Interessengruppen im Volk geschaffen. Im Wahlkampf nehmen sie sich dieser Sorgen an, als Voraussetzungen ihrer künftigen Politik, als Teil der gegebenen Lage der Nation, mit der der Staat in der richtigen Weise umzugehen hat. Also einerseits ist das ja ein sehr aktives Verhältnis, der Staat schafft mit seiner Gewalt die Lebensumstände der Leute. In dem Augenblick, wo dann Personen und Parteien sich darum bewerben, künftig mit der Wahrnehmung der Staatsgeschäfte beauftragt zu werden, nehmen sie die vom Staat selber geschaffene Lage passiv hin als Voraussetzung, mit der man jetzt demnächst umzugehen hat. Sie werben mit ihrer Kompetenz zur Bewältigung der nationalen Probleme, und Kompetenz ist hier äquivok zu verstehen, also zweideutig. Die Problemlösung fällt in ihre Kompetenz, also ihre Zuständigkeit als Amtsträger oder solche, die es werden wollen. Und sie erklären sich für besonders kompetent, also befähigt zur Problemlösung. Dies wiederum mit dem Argument, dass sie bereits früher in derselben oder anderen Machtfunktionen als Zuständige gewirkt, also unter Beweis gestellt haben, dass sie die Staatsgeschäfte auszuüben gewohnt und zur Führung geeignet sind. Und das ist dann ein schöner Kreisel. Kompetent sind sie immer in den beiden Hinsichten. Erstens sind sie zuständig, und weil sie diejenigen sind, die zuständig sind und das auch schon eine ganze Weile waren, sind sie auch die einzigen, die befähigt sind zur Wahrnehmung dieser Aufgaben. Wenn sich Politiker als Macher mit dem Willen zur Gestaltung beim Wahlvolk profilieren, trifft das nur selten auf Empörung beim Volk über die darin ausgedrückte Anmaßung, über die Bedürfnisse und Interessen des Volkes zu richten und sie nach übergeordneten nationalen Gesichtspunkten zuzurichten. Dem staatsidealistischen Wahlvolk macht das nichts aus, ist es doch gewohnt, dass sich die partikularen Interessen der verschiedenen sozialen Gruppen beständig aneinander und an den Notwendigkeiten der Nation relativieren. So enttäuscht der Einzelne auch über die amtierende Regierung sein mag, im Wahlkampf erneuert er jedes Mal seine Hoffnung, die künftige Regierung werde es besser machen und dafür sorgen, dass das eigene Partikularinteresse als Bedingung und Bestandteil des Allgemeinwohls Anerkennung findet. Um diese Anerkennung der gegensätzlichen Partikularinteressen im Volk sind Politiker auch nicht verlegen, nur deuten sie sie dabei anders, als sich der Stimmbürger das denkt. Während es dem Bürger darum geht, dass seine Probleme als solche, nämlich als seine, behoben werden, also seine partikularen Interessen um seiner selbst willen befriedigt werden, sammeln Politiker die unterschiedlichen Sorgen und Interessen der Bevölkerung als Summe disparater Anliegen des Volkes und als Katalog von Anträgen an die Politik ein, für deren Betreuung sie von Amts wegen zuständig sind, die sie aber von Amts wegen unmöglich alle zugleich befriedigen können, weil sie sich zum Teil wechselseitig ausschließen und allesamt prinzipiell unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Da sie für das ganze Volk zuständig sind, sortieren sie die verschiedenen Anliegen zu einer Hierarchie von Aufgaben, wobei sie gleich selber die Dringlichkeit der Aufgaben einstufen anhand des Kriteriums, wie verträglich mit der Hauptaufgabe der Nation sie sind, dem Wirtschaftswachstum. So sind die Volksvertreter sowohl Urheber und Anwälte von Forderungen wie deren Adressaten und bestätigen damit, dass die Zuständigkeit für die Politik ganz bei ihnen und nicht beim Volk liegt. Also Urheber sind sie, insofern zumindest die vorherige Regierung und deren Amtsvorgänger die Staatsgewalt ausgeübt haben, also die gesellschaftliche Lage geschaffen haben, unter der die Leute jetzt leiden. Darin sind sie Urheber. Sie machen sich im Wahlkampf dann zu Anwälten der Sorgen und Nöte der Leute und zugleich zu den Adressaten, an die die Leute sich zu wenden haben, weil nur sie, wenn sie ins Amt wiedergewählt werden oder zum ersten Mal in das Amt hineingewählt werden, dann auch die Kompetenz haben, die Probleme zu lösen. Sie sind Urheber, machen sich als Anwälte des Volkes im Wahlkampf beim Volk beliebt, nehmen sich ihrer Sorgen und Nöte an und erklären aber gleichzeitig die Zuständigkeit für die Probleme der Leute als die ihre. Sie richten mit ihrer Politik die Lebensbedingungen der Leute ein. Sie greifen die daraus entspringenden Nöte der Leute auf oder nicht, interpretieren sie als Nöte der Nation oder als notwendige Nebenwirkungen der Wachstumspolitik. Sie monopolisieren jeden nicht bloß aufs Private zielenden Wunsch nach Veränderung, indem sie sich von Amts wegen für verantwortlich erklären. Sie verwandeln damit die Probleme, die die Leute mit der Nation haben, in solche Probleme, die die Nation mit den Leuten hat. Beispiel aus den Problemen, die die Arbeitslosen haben, nämlich materielle Armut, eine Menge unbefriedigter Bedürfnisse, häufigere Krankheiten, womöglich psychisches Elend und Vereinsamung. Aus diesen Problemen der Leute machen sie das Arbeitslosenproblem als eines, das der Staat mit ihnen als Kostgängern und friedensstörenden Ghettoexistenzen hat. Aus dem Analphabetentum und völligen Unwissen eines ganzen Zehntels der Schulabgänger, das für diese ein existenzielles Problem darstellt, machen sie einen Konkurrenznachteil des Kapitalstandorts Deutschland und so weiter. Immer dieselbe Logik. Also ihr müsst euch einfach jetzt vergegenwärtigen, ob ich mit dieser Darstellung was treffe, ob das sozusagen eure Erfahrung trifft, wie Politiker im Wahlkampf argumentieren. Auf welche Weise sie da durch die Republik reisen, mit den Leuten reden, anschließend mit der Presse reden und die Sorgen und Nöte, die sie vorher aufgenommen haben, indem sie mit dem Bürger gesprochen haben, dann übers Fernsehen darstellen. Und in welcher Weise sie sich dieser Probleme annehmen. Indem sie von dieser Warte aus im Wahlkampf die Sorgen der Leute als Probleme der Nation thematisieren, fordern die Wahlkämpfer, die Stimmbürger dazu auf, sich selbst den Standpunkt der Allgemeinheit zu eigen zu machen, sich selbst aus dem Blickwinkel der Regierung zu betrachten, also ideell den Schulterschluss mit der Staatsmacht zu betreiben, nach dem Motto, wie würdest du als Machthaber solche schwierigen Typen wie dich regieren? Nämlich in der Form, wenn sie dann ihre Wahlkampfreisen gemacht haben, vor die Presse treten oder am Vorabend der Wahl nochmal bekunden, dass sie bitte, bitte, bitte gewählt werden wollen, damit sie sich der Sorgen und Nöte der Leute annehmen können, dann haben sie unter der Hand die Sorgen und Nöte schon längst so aufbereitet medial, dass sie sie als Probleme und Nöte der Nation dargestellt haben, und dass sie jetzt vom Wähler und dann wirklich in der Abstraktheit, in der Allgemeinheit, von allen Mitgliedern des Volkes, wollen sie den Auftrag haben, die Staatsgeschäfte demnächst so zu verwalten, dass die Probleme der Nation gelöst werden. Und indem der Fernsehzuschauer das sieht und sich dann überlegt, ja, wen von den Figuren willst du denn jetzt damit beauftragen, hat er sich genau auf diesen Standpunkt gestellt. Da betreibt er ideell den Schulterschluss mit den Regierenden oder mit denen, die es werden wollen. Der Handlungsbedarf, den ursprünglich die Wähler bei der Staatsmacht angemeldet hatten und der von den Wahlkämpfern aufgegriffen wurde als Teil einer problematischen Gesamtlage der Nation, wird nun zurückverwiesen an die Leute mit der Aufforderung, sich nicht mehr als die Geschädigten, sondern als Schadensverursacher zu begreifen, die sich mit etwaigen Ansprüchen an die Staatsmacht, sie sei zur Behebung des Schadens und zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse da, zurückzuhalten haben. In der Demokratie und zumal im Wahlkampf sind alle partikularen Interessen anerkannt als Objekte der Macht, die über sie verfügt. Was an ihnen allgemein und von Wichtigkeit ist, ist das Interesse, das der Staat an ihnen hat. Der demokratische Wahlkampf kennt keine Tabus. Alle Sorgen, Nöte, Unzufriedenheiten im Volk greift er offensiv auf, würdigt sie als allgemeine Angelegenheiten und ist dabei hermetisch gegen jede Objektivität des Urteils, und polemisch gegen jeden, der auf die Idee verfällt, dass die Betroffenen sich selbst helfen müssen gegen ihre Lage. Die Objektivität, die der demokratische Wahlkampf verlangt, ist die Anerkennung der All- und Alleinzuständigkeit der staatlichen Gewalt. Zu Recht, denn diese Gewalt ist das Objekt, um dessen Besitz es im Wahlkampf geht. und jetzt bin ich fast am Schluss. Die Parteien und Kandidaten, die um die Stimmen der Wähler kämpfen, werben für ihre Ermächtigung letztlich alle mit dem nationalistischen Argument, dass sie im Unterschied zu ihren Konkurrenten die Sache der Nation entscheidend voranbringen. Das Strickmuster, nach dem die bisherigen Amtsinhaber und ihre oppositionellen Konkurrenten dabei vorgehen, ist dasselbe. Während die regierenden Kandidaten die Erfolge der Nation während ihrer Amtsperiode geltend machen und ihren Amtsbonus ausspielen, also schlicht darauf verweisen, dass sie bisher schon Verantwortung tragen, die Nation zu führen gewohnt sind und über reichliche diplomatische Kontakte und gute Beziehungen zu den Mächtigen im Ausland verfügen, die Opposition hingegen bloß versprechen kann, dies alles on the job lernen zu wollen, verweisen die Kandidaten der Opposition darauf, dass die bisherige Regierung lauter Probleme untätig hat heranreifen lassen, also ihre Inkompetenz bewiesen hat, während man selbst tragfähige Konzepte zur Überwindung des Schlamassels habe, nicht ohne hinzuzufügen, dass man selbst ja immerhin auf Länderebene schon regiert und Erfolge errungen oder Führungsstärke innerhalb der eigenen Fraktion bewiesen hat. Die Spitzenkandidaten der Parteien sind ohnehin in langen Ausscheidungskämpfen als Sieger aus dem Wettbewerb mit innerparteilichen Konkurrenten hervorgegangen, haben also längst ihre Durchsetzungsfähigkeit bewiesen. Ganz unabhängig von den inhaltlichen Programmen, die die Parteien verfolgen wollen, wenn und sofern sie an die Macht gelangt sind, zeigt sich an dieser Rollenverteilung die objektive Funktion der Mehrparteiendemokratie für den Erhalt der bürgerlichen Herrschaft. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung richtet sich korrekterweise auf die bisherige Regierung, die mit ihren Entscheidungen dem Volk das Leben schwer macht. Dass die Regierung aber nur eine besondere Variante des grundgesetzlich festgeschriebenen kapitalistischen Staatsprogramms darstellt, das auch dann in Kraft bleibt, wenn sie von einer anderen Mannschaft abgelöst wird, wollen oder können die Leute einfach nicht wahrhaben oder begreifen. Solange sie das Privateigentum und damit die kapitalistische Produktionsweise als selbstverständliche Lebensgrundlage auffassen und in ihr zurecht und vorankommen wollen, betrachten sie auch die Staatsmacht nicht als herrschaftliche Gewalt und Urheberin aller ökonomischen und sozialen Nöte, sondern als Schutzinstanz ihrer Rechte und Hebel zur Durchsetzung ihrer partikularen Interessen gegen andere. Ihre Unzufriedenheit und Kritik richten sie auf die Personen, die die Staatsgeschäfte führen, und nicht auf die Staatsmacht, die die Amtsfunktionen verewigt, mittels derer regiert wird. Da die Staatsgewalt als Ordnungsmacht affirmiert und idealisiert wird, hält sich hartnäckig das Ideal einer guten, echt volksdienlichen Regierung, und davon zehrt jede Oppositionspartei, die sich die Hoffnungen der von der amtierenden Regierung enttäuschten Wähler, sie möge alles besser machen, für den Stimmenfang zunutze macht. So dient die demokratische Wahl, in der die Wähler nichts anderes zu wählen haben als Personen, dazu, jedwede Unzufriedenheit über die Existenznöte, die ihnen die bürgerliche Staatsgewalt bereitet, von dieser abzulenken und auf Personen hinzulenken, die als solche allemal ersetzbar sind. Die Staatsgewalt selber wird dabei beständig affirmiert und das Vertrauen darin, dass mit frischem Personal alles besser gehen werde, erneuert sich bei jedem Urnengang. Der alte anarchistische Spruch, wenn Wahlen was verändern würden, wären sie verboten, ist also falsch. Wahlen ändern etwas. Nicht die Prinzipien der Ökonomie, nicht die der politischen Herrschaft, nicht einmal wirklich die Lebensumstände der Leute, denn die praktischen Konsequenzen für deren Alltag, die sich aus dem Regierungshandeln der verschiedenen Parteien und Koalitionen ergeben, unterscheiden sich nur geringfügig. Aber Wahlen bewirken etwas hinsichtlich der Stellung der Beherrschten zu ihrer Herrschaft. Sie kanalisieren den Staatsidealismus, der notwendig aus den bürgerlichen Produktionsverhältnissen hervorwächst und durch die Abhängigkeit der Leute von den Staatsfunktionen reproduziert wird, auf solche Weise, dass die Affirmation des Staates gestärkt, der nationalistische Glaube an die unverbrüchliche Einheit von Staat und Volk geschürt und der notwendige Unmut über die Folgen der politischen und ökonomischen Herrschaft auf ihrerseits auswechselbare, zufällige Amtsinhaber abgelenkt wird. Naja, und dass die praktische Konsequenz aus dem Ganzen nicht bloß im Wahlverzicht bestehen kann, dass also Nichtwählen nun auch nichts hilft, das habe ich ja eingangs schon bemerkt. Da muss man schon etwas mehr tun, um die Staatsgewalt, die einem die Schranken des Lebens aufherrscht und allerhand Widrigkeiten bereitet, zu beseitigen. Damit bin ich durch. Fragen oder Diskussionen? Kannst du mir nochmal den zweiten Aspekt, den du aufgeführt hattest, nochmal zusammenfassen? Ich kriege das irgendwie gerade nicht mehr zusammen. Wo es um die Umkehrung ging, ich kriege es echt nicht zusammen. Er muss mir aber ein Stichwort geben, sonst weiß ich nicht, was du meinst. Um die Umkehrung des Volkswohles, das wie zum Wohl des Kapitals, das irgendwie umgekehrt wird. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Nach dem Gemeinwohl die Förderung des Kapitals. Genau, ja. Okay. Danke dir. Angefangen hatte ich mit der Darstellung, dass durch die Grundrechte Freiheit, Gleichheit und Privateigentum erstmal allgemein die Bedingungen der Konkurrenz geschaffen werden. Die Leute kommen an die Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse, egal ob das jetzt Konsumbedürfnisse sind oder ob sie was produzieren wollen, nur durch den Austausch auf dem Markt heran. Da, solange man nur auf dieser abstrakten Ebene bleibt, hat man sie ja alle noch schön auf derselben Höhe betrachtet als Konkurrenten überhaupt. Jetzt kommt es natürlich materiell schon sehr darauf an, über wie viel Eigentum der Einzelne verfügt, ob er über viel sachliches Eigentum oder viel Geldvermögen verfügt oder ob er nur so viel besitzt, dass er davon jetzt eine Weile leben kann, dann ist es verzehrt, oder ob er gar nichts Sachliches besitzt, außer seiner eigenen Arbeitskraft. Wenn er nur wenig besitzt und es in kurzer Zeit aufgezehrt hat oder verkauft hat und die Lebensmittel dann eben verzehrt hat, dann ist er irgendwann an dem Punkt, dass er nichts anderes mehr zu verkaufen hat als seine Arbeitskraft. So, jetzt ist umgekehrt die Frage, unter welcher Bedingung wird er denn eingestellt? Naja, er wird dann eingestellt, wenn diejenigen, die ihn einstellen, sich daraus die Mehrung ihres Eigentums versprechen. Also er muss rentable Arbeit verrichten, er muss Gewinn produzieren helfen. Indem der Staat allgemein das Privateigentum dekretiert, bringt er also die Leute, die materiell über nichts verfügen, in die Zwangslage, sich verkaufen zu müssen und einen Dienst an fremdem Eigentum zu verrichten. So, das ist erstmal das Klassenverhältnis, was damit in die Welt kommt. Wenn der Staat mit seinem Grundrechtskatalog Freiheit, Gleichheit und Privateigentum verordnet, dann erklärt er damit ausdrücklich, dass die Mehrung des Eigentums ein verbindlicher gesellschaftlicher Zweck für alle ist. Jetzt haben die Leute eben unterschiedliche Voraussetzungen, um ihr Eigentum zu mehren. Die Lohnarbeiter mehren es eigentlich gar nicht, sondern die schaffen es immer nur durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft, wenn sie überhaupt verkaufen können, so viel zu verdienen, dass sie gerade mal davon leben können und das alles wieder verzehren. Die bleiben also sachlich eigentumslos oder ihre sachliche Eigentumslosigkeit reproduziert sich immer wieder. Sie leben tatsächlich von der Hand in den Mund. Andererseits gibt es eine Menge Leute, die, wie ich dargestellt habe, bloß dadurch, dass sie jetzt schon über viel Eigentum verfügen oder bloß dadurch, dass sie über Produktionsmittel verfügen, die Arbeitskraft anderer anwenden können zur Mehrung ihres Eigentums. Für die ergibt sich automatisch aus ihrem Eigentum zugleich dessen Funktion, dass es sich vermehrt. Einfach, weil sie viel davon haben. So. Wenn der Staat also allgemein sagt, hier soll Life, Liberty and the Pursuit of Happiness verfolgt werden. Es soll der Wohlstand aller gemehrt werden, indem die Leute als private Konkurrenzsubjekte alle erstmal alleine loslaufen. Dann macht er die Mehrung des Eigentums zum gemeinsamen Prinzip der Mitglieder seiner Gesellschaft. Sein Volk soll das eigene Privateigentum mehren und dadurch auch den staatlichen Reichtum mehren. Ja, und damit hat er das Klassenverhältnis ins Werk gesetzt. Und wenn er sagt, Eigentumsvermehrung ist der Zweck dieser Gesellschaft, dann ist damit jetzt gleichbedeutend, dass Kapitalverwertung der Zweck der Gesellschaft ist. Denn unter Bedingungen der monopolistischen Verfügung der Kapitalisten oder Unternehmer über die Produktionsmittel können die Arbeiter ja auch gar nicht anders an Eigentum herankommen, als dadurch, dass sie sich in den Dienst des Kapitals stellen. Alle materiellen Interessen in dieser Gesellschaft sind dann davon abhängig, dass kapitalistisches Wachstum vonstatten geht. Nur so kommt dann überhaupt die Mehrung des Eigentums Einzelner zustande. Gut, danke. Gut. Also das ist dann eben nicht bloß eine Phrase oder eine Lüge, wenn meinetwegen konservative Parteien oder die FDP behaupten, ja, das Allgemeinwohl besteht wesentlich darin, dass hier Wirtschaftswachstum stattfinden soll. Da wird nicht einfach nur die Entscheidung getroffen von diesen Parteien oder Politikern, wir missachten mal einfach die Interessen des Großteils der Leute und konzentrieren uns darauf, dass wir eine Klientelpartei für den Mittelstand oder das Großkapital sind. Sondern das ist schon ernst zu nehmen. Für diesen Staat, nicht bloß für die FDP, ist das Allgemeinwohl identisch mit kapitalistischem Wirtschaftswachstum, weil davon alle anderen materiellen Interessen abhängen. Und das habe ich versucht darzustellen an den Gewerkschaften, die im Prinzip sich genau auf diesen Standpunkt stellen. Die versuchen, die Kapitalisten in die Pflicht dafür zu nehmen, dass sie gefälligst Arbeitsplätze zu schaffen haben, weil davon nun mal ihre Klientel lebt, die Arbeiter. So. Gleichzeitig wissen sie aber, Arbeitsplätze werden nur geschaffen, wenn sie sich lohnen. Also drücken die Gewerkschaften selber dem nationalen deutschen Kapital die Daumen dafür, dass es auf dem Weltmarkt erfolgreich ist. Und was ist die Bedingung dafür, dass es auf dem Weltmarkt erfolgreich ist? Naja, dass die deutschen Arbeiter verdammt fleißig sind und sehr produktiv produzieren. Also, was machen die Gewerkschaften? Damit sie überhaupt den Lohn als Quelle verteidigen, damit sie den Leuten also überhaupt den Gebrauch dieser Einkommensquelle Lohn ermöglichen, unterschreiben sie das Interesse des Kapitals daran, dass man produktive, rentable Arbeit hierzulande organisiert. Sie wollen das partikulare Interesse ihrer Klientel vertreten und um das vertreten zu können, müssen sie gleichzeitig das Interesse des Kapitals bedienen. Das ist der Widerspruch, an dem die Gewerkschaftsbewegung immer krankt. Das ist eine Form, in der dann auch Linke zugeben müssen, dass das Allgemeinwohl wirklich in nichts anderem besteht als Wirtschaftswachstum. Sie deuten es dann eben so, dass natürlich das Wirtschaftswachstum Bedingung dafür sein soll, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, während es die FDP eher umgekehrt sieht, dass rentable Arbeit nötig ist, damit die Wirtschaft läuft. Aber das sind dann Interpretationsfeinheiten, die an der Sache nichts ändern. Die markieren nur unterschiedliche Standpunkte der verschiedenen Interessengruppen zu dem, was hier als Allgemeinwohl durchgesetzt ist. Deine Antwort auf die Frage jetzt hier des Vortrags, wählen ändert nichts oder doch, wäre sozusagen, wählen ändert was? Und zwar das Verhältnis Bürger zum Staat. Man kann Ihnen nochmal deine Ausführungen dazu hören. Ich habe das eingeleitet am Anfang, indem ich darauf verwiesen habe, dass die Demokratie in gewisser Weise die perfekte Regierungsform für die bürgerlichen Herrschaftsverhältnisse sind. Also ist erstmal zu unterscheiden die Staatsform. Wir haben einen bürgerlichen Staat, der ein bürgerliches Recht institutionalisiert hat. Das gab es zu Kaiserszeiten schon. Das gab es auch unter den Nazis. Und es gibt die demokratische Variante. Die Behauptung ist, dass die Demokratie dadurch, dass sie eben ihre Bevölkerung wählen lässt, in perfekter Weise die Zustimmung der Leute zum System organisiert. Und das funktioniert eben darüber, dass anders als zum Beispiel in einer Diktatur, wo wirklich der Führer für alles verantwortlich ist und für alles verantwortlich gemacht wird, sodass dann irgendwann auch mal Enttäuschung darüber ausbricht, dass der Krieg verloren geht und die Leute sich dann entscheiden, vielleicht doch lieber, zumindest gute Miene zur Besatzung durch die Alliierten zu machen. Also anders als da, wo ein Alleinherrscher oder eine Oligarchie regiert, der die anderen bloß unterworfen sind, gelingt es in der Demokratie, die Leute dafür zu vereinnahmen, dass sie selber, indem sie zur Wahl hingehen, immer wieder ihren Willen erklären, ja, wir wollen regiert werden, und zwar von den oder den Leuten. Und ihr Unmut, ihre Unzufriedenheit richtet sich nicht auf die Prinzipien der Vergesellschaftung oder der Herrschaft, sondern immer nur auf die Amtsträger. Und indem sie die einen abwählen und die anderen neu ins Amt wählen dürfen, wähnen sie sich sogar als die Instanz, die dann wirklich die Regierung beauftragt. Sie glauben ja wirklich daran, dass sie zur Wahl gehen, weil sie bestimmte Interessen haben, dass sie die Figuren wählen, von denen sie meinen, dass die am ehesten noch ihre Interessen als Bestandteil des Allgemeinwohls anerkennen werden. Also mit dieser Motivation gehen sie ja schon hin. Und sie halten hartnäckig fest an diesem Ideal einer guten, volksdienlichen Regierung. Und das kriegt tatsächlich die parlamentarische repräsentative Demokratie perfekter hin als jedes andere System. Erinnert mich gerade an sozusagen die Vorteile des freien Lohnarbeiters gegenüber der Sklaverei. Mhm. Also ja. Die Leute fühlen sich frei und irgendwie ja, selbstbestimmt, aber ja. Und das an, also ne, das ist dem System quasi zuträglich. Ja, man kann es ja wirklich so fassen, dass die bürgerliche Freiheit, die hier gewährt wird, lauter Untergliederungen hat. Die Freiheit der Berufswahl oder des Gewerbes ist eine Abteilung. Die Freiheit der Meinungsäußerung ist eine andere Abteilung. Die Freiheit der Wahl ist wieder eine Spezialabteilung. Erstmal ist das grundsätzlich so, dass die bürgerliche Staatsform in dieser Hinsicht besonders leistungsfähig ist, dass sie tatsächlich den Leuten Freiheiten einräumt. Damit sind natürlich trotzdem Zwänge verbunden, aber ich habe ja den Mechanismus dargestellt. Die Leute nehmen dann die Zwänge als gegebene Voraussetzung erstmal hin und suchen dann darin eben ihren Erfolg. In der amerikanischen Verfassung halt wirklich ganz schön ausgedrückt mit, die Staatsgewalt erlaubt, also räumt den Leuten einen Rahmen ein, in dem sie ihren Willen betätigen kann, um dann Life, Liberty and the Pursuit of Happiness zu verfolgen. Die suchen ihr Glück, das machen die. Darin sind sie frei, das wird ihnen erlaubt. Es fällt ihnen halt nicht auf, dass es ihnen erlaubt wird, dass es also eine Instanz gibt, die ihnen genau diesen Rahmen vorgibt. Sie begreifen das, was eigentlich die Schranken für ihr Handeln setzt, als die Einräumung von lauter Chancen, die sie nutzen wollen und nutzen müssen in der Konkurrenz. So, und weil sie da in der Konkurrenz dann immer wieder auf andere treffen, die gleichen gegensätzlichen Interessen haben, sind sie permanent dabei behindert, ihr Glück zu finden. Ja, und dann rufen sie tatsächlich nach der Staatsmacht, die sie als Aufsichtsmacht, als ordnungsstiftende Macht auch brauchen, weil sonst permanent Übergriffe der anderen auf sie stattfinden. Jetzt gibt es natürlich noch eine Entwicklungsstufe weiter. Ich habe das bei der Darstellung des Konkurrenzverhältnisses an einer Stelle sehr prinzipiell und in gewisser Weise unrealistisch ausgedrückt, indem ich gesagt habe, weil die sich aneinander bereichern wollen, droht der ganze friedliche Tausch immer wieder in den Raub zurückzufallen. Da könnte man sofort empirisch einwenden, nö, wieso? Die Leute anerkennen sich doch auch wechselseitig als Eigentümer, wenn nicht der Polizist hinter der nächsten Ecke steht. So, das hat natürlich zu Voraussetzungen. Erstens, dass die Verhältnisse so eingerichtet sind von der Staatsmacht und sie wurden ja nicht erst von der heutigen modernen bürgerlichen Staatsmacht so geschaffen, sondern die Voraussetzungen für diese bürgerliche Konkurrenzgesellschaft sind ja schon im Absolutismus entstanden. Also es hat eine Staatsmacht gegeben, die Bedingungen eingerichtet hat, unter denen die Leute sich als Eigentümer anzuerkennen gezwungen waren. Sobald es diese Voraussetzungen gibt, verinnerlichen die Leute dann natürlich das, was ihnen abverlangt wird, als Selbstverständlichkeiten. Da wird also das, was ursprünglich mit Gewalt als Recht durchgesetzt wird, dann zu sittlichen Maßstäben, die sie verinnerlichen und an die sie sich gewohnheitsmäßig halten. Und dann reproduzieren sie tatsächlich in gewisser Weise aus Freiheit die Beachtung der Schranken, die ihnen ursprünglich in gewaltmäßiger Form aufgeherrscht worden sind. Deshalb droht ja tatsächlich auch nicht permanent die wechselseitige Beraubung, sondern die Leute schließen Verträge miteinander und im Konfliktfall, naja, da wenden sie sich dann halt an Anwälte, die den Vertragswillen, der ja von beiden gebildet worden ist, so interpretieren, dass er zum Nutzen des eigenen Klienten interpretiert werden kann. Das machen beide Seiten. Und dann ziehen sie halt vor den Richter, der dann entscheiden muss, was der Vertragsinhalt denn nun wirklich hergibt. Welches Interesse also in welcher Weise bedient werden soll. Im Konfliktfall also muss jedes Mal die Staatsmacht dann schon herhalten, um das Ganze zu schlichten. Aber solange die Leute sich dann an die selbstverständlichen Marktgesetze halten, ziehen die auch nicht unbedingt dann gleich vor Gericht oder mobilisieren ihre Anwälte gegeneinander, sondern da gibt es das, was in der Geschäftssphäre dann tatsächlich Usancen heißt, also übliche Verhaltensweisen, gebräuchliche Verhaltensweisen, die aber hergestellt werden, nur weil sie als vom Staat so zugerichtete Konkurrenzobjekte sich betätigen. Was mir halt wichtig ist, jetzt im Resümee ist festzuhalten oder die begrifflichen Unterscheidungen nochmal klar zu machen. Bürgerliche Herrschaft bedeutet Herrschaft des Rechts, bedeutet Freiheit der Person, Gleichheit vor dem Gesetz, allgemeine Garantie des Privateigentums. Und die Konsequenzen, die das dann für das ganze bürgerliche Gesetzbuch hat. Demokratie ist eine besondere Regierungsform, keine besondere Staatsform. Die Staatsform ist bürgerlich, die Regierungsform ist demokratisch. Vieles von dem, was hier jetzt an Argumenten drinsteckt, bezieht sich ganz grundsätzlich auf den bürgerlichen Staat schlechthin. Deshalb möchte ich nochmal auf das Buch verweisen. Also in dem Buch wird dem Anspruch nach, werden die Prinzipien des bürgerlichen Staates schlechthin bestimmt, insofern er die politische Gewalt der kapitalistischen Produktionsweise ist. Insofern er sich zum Zweck macht, dass freie Personen und Privateigentümer die Mehrung ihres Eigentums betreiben sollen. Und dann folgt eben daraus diese Variante des Allgemeinwohls. Das ist die generelle Erklärung des bürgerlichen Staatswesens. Dieses Buch über die Demokratie bezieht sich dann eben auf die besondere Regierungsform und macht darin wiederum die Wahlen als deren Kernstück zum Hauptthema. Während wir uns vorher darüber unterhalten haben, was hier in der kapitalistischen Gesellschaft gilt und was in einer künftigen Gesellschaft mal gelten könnte, sind diese Ängste, die du jetzt beschreibst, glaube ich, eher bezogen darauf, was passiert, wenn ich mich wehre? Was passiert, wenn ich mich mit anderen wirklich mal für meine Bedürfnisse und Interessen organisiere, gegen andere auftrete, die aber die mächtigeren sind? Das ist dann wirklich ein Wagnis. Und das ist ein anderer, eine andere Angst, um die es dann geht. Denn das, da ist ja auch was dran. Solange es nur einige wenige sind, die sich wehren, können die ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie platt gemacht werden und dass das sehr, sehr ungemütlich wird für sie. Je mehr es sind, die sich wehren, desto leichter wird es, sich durchzusetzen, desto weniger gefährlich wird es für die einzelnen Beteiligten. Nur jeder Einzelne muss natürlich immer sich die Frage stellen, will ich jetzt anfangen? Das ist, kann man ja schön mit der Karikatur darstellen, dass 10 Leute gebeten werden, Freiwillige vor, und dann tritt einer vor und 9 treten einen Schritt zurück und dann ja, hat man den Freiwilligen. Ne? Und der muss dann die Drecksarbeit machen. So ungefähr stellen sich das die Leute dann vor, wenn es darum geht, mal das Maul aufzumachen und was zu riskieren. Sie riskieren ja tatsächlich was. Das Dumme ist nur, weil sie alle so ängstlich damit umgehen, riskiert keiner was und es bleibt beim Alten. Würden sie sich vorher wenigstens darüber mal verständigen, dass das Ängste sind, die sie alle miteinander teilen, würden sie sich über die Gründe verständigen, warum sie so eine beschissene Lage haben, würden sie sich verständigen darüber, was es an Mitteln gibt, was dagegen zu tun, würden sie miteinander reden, statt ihren Privategoismus in dieser ängstlichen Form zu betreiben, ich muss mich hier durchschlängeln, würden sie das machen, sähe die Sache schon ganz anders aus. Und ich habe ja in dem Referat vorhin ausgeführt, dass zu diesem Privategoismus in seiner jetzt auch ängstlichen Form zum Beispiel diese geheime Stimmabgabe in der Demokratie wie die Faust aufs Auge passt. Hier ist es institutionalisiert, nicht nur auf dem Markt und im Geschäftsleben, sondern auch in der Wahlkabine, dass jeder für sich unterwegs ist, im stillen Kämmerlein tatsächlich, dass alle anderen davon nichts mitkriegen. Und das Idiotische ist, die Leute bilden sich ja zum Teil sogar auf das Wahlgeheimnis etwas ein. Es gibt ja wirklich Leute, die man am Wahltag fragt, und was hast du gewählt? Und dann sagen die mit hoch erhobener Nase, das sage ich dir nicht. Das ist mein Recht, das zu verschweigen. Wie bescheuert muss man denn sein, um so damit umzugehen? Man sollte sich doch miteinander über die politischen Verhältnisse verständigen, unter denen man jetzt lebt, und über die Zwecke verständigen, die man miteinander verwirklichen will. Aber nein, das ist Privatbesitz, geistiger Privatbesitz. Und eben in Bezug auf Ängste und Risiko ist es eigentlich dieselbe Scheiße. Damit muss man offensiv umgehen. Und der erste Schritt ist wenigstens offensiv darüber zu reden. Ja. Was wir heute Abend getan haben, immerhin. Ein Aspekt von dir auch nochmal interessant, den du bist, glaube ich, irgendwie ein, zwei Mal irgendwie auf den Absolutismus zurückgekommen, in Vergleichen. Da hattest du dann ja auch gesagt, so ich schütze dich, also bestimme ich. Mhm. Und für den Staat gilt das also in seiner jetzigen Form eigentlich insofern auch. Also ich finde diesen Vergleich eigentlich sehr gut. Nur eben noch mit der Ergänzung so, dass er sich alle paar Jahre das legitimieren lässt. eben durch die Wahl. Ja, wobei, ich hätte das fortsetzen sollen beim Feudalismus. Wovor schützt denn der Staat? Der Staat schützt mich in dem, mit seinem Rahmen, mit seiner Gesetzgebung, eben vor Übergriffen oder dass mir irgendwer mein Privateigentum einfach so wegnehmen könnte. Ne? Das könnte natürlich immer passieren. Es hat drei Ebenen. Also das ist die eine Ebene, genau. Als Konkurrenzobjekt gibt es Interessen anderer, die mit meinen in Konflikt geraten. Es gibt Übergriffe. Die zweite Ebene ist, darauf sind die Demokraten ja selber stolz, dass diese Staatsgewalt sich zurückhält beim Drangsalieren ihrer Leute. Also der Staat schützt mit den Grundrechten angeblich ja die Bürger vor der Willkür der Herrschaft. Jetzt ist es gerade die Willkür der Herrschaft, die diese Grundrechte ins Werk setzt. Natürlich könnte die Staatsgewalt auch noch weitergehen. Also es gibt ja Beispiele aus der Geschichte, wo die Eingriffe ins Leben der Leute tatsächlich noch etwas umfassender waren. Interessanterweise sind das die weniger erfolgreichen Herrschaften gewesen. Also umgekehrt muss man sagen, der bürgerliche Staat oder der demokratische Staat hat gute Gründe, warum er den Leuten bestimmte Freiheiten einräumt. Die sind ihm nützlich. So. Jetzt wird es ihm aber zugute gehalten, dass er seinen Bürgern bestimmte Freiheitssphären einrichtet, also sozusagen ihrem freien Willen eine gewisse Schutzsphäre zuteilt. Das ist seine Leistung. Eigentlich schützt er sie tatsächlich in gewisser Weise vor sich selber, vom Staat, der noch weitergehen könnte. Und wenn das gelobt wird, dass er ihnen diese Freiheitssphäre einräumt, dann steckt in dem Lob selber immer schon die Ahnung drin, er könnte auch mehr machen. Er könnte auch meinetwegen wieder zurückfallen in so eine faschistische Gewaltherrschaft. Dritte Ebene. Wofür schützen die Staaten ihre Bürger? Ja, vor dem Zugriff anderer Staaten, die alle dasselbe machen. Also ich habe jetzt auf drei Ebenen dann Zwänge, für die ursächlich Staaten verantwortlich sind und vor deren Auswirkungen sie dann ihre Bürger schützen. Und das war im Feudalismus nicht anders. Auch da haben diese Lehnsherren meinetwegen ihre Bauern vor dem Zugriff anderer Ritter geschützt. Oder wenn sie in der Lehnshierarchie weiter aufgestiegen sind, na, dann haben sie sich halt vor der Unterjochung durch andere Fürsten geschützt. Es sind die Herrschaften, die Grenzen ihres Zugriffs auf die Beherrschten sortieren und festlegen und die dann hinterher diese Maßnahmen, die sie selber ergreifen, als Schutz für die Schutzbefohlenen ausgeben. Aber es sind eben Schutzbefohlene. Aber gerade mit diesen Grenzen, das zeigt ja auch irgendwie auf, so dass aus einer linken emanzipatorischen Sicht irgendwie eine parlamentarische Angehensweise an die Zwecke, die man als Linker nun ihn verfolgen möchte, einfach total an Grenzen stößt. So, ne? Irgendwie so, ich kann ja auch nur irgendwelche Schranken vergrößern oder verkleinern. So, ob ich jetzt nur mit einer Rente mit 60 gehe oder mit 67, stellt einfach keinen Zweck dar. Oder ich habe einfach, wenn ich generell keinen Bock habe zu arbeiten, so, dann bringt mir das auch nichts. So, ne? Ja, das war ja die Stoßrichtung meines ganzen Referats. Darauf wollte ich hinaus, auch wenn ich mich jetzt auf diese einzelnen Geschichten dann am Ende nicht mehr bezogen habe. Ich wollte schon zum Ausdruck bringen, dass dieses ganze parlamentarische System nicht dazu taugt, die Bedürfnisse oder Interessen der Bevölkerung in irgendeiner Weise sinnvoll zu vertreten, zu organisieren, zu befördern. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass es so ein bisschen Diskussionen darüber gibt, ob es nicht auch linke Parteien, Bewegungen gibt, die das Parlament nutzen könnten, um zu und ob es nicht auch einen idealeren Begriff von Demokratie gäbe und so. Um es einfach zu machen, wenn die Leute wirklich die Verhältnisse so, wie sie sind, nicht mehr wollen, wenn sie sich miteinander organisieren, also auch sich über ihre Zwecke verständigt haben, wozu brauchen sie dann noch das Parlament, um auf dieser Bühne das auszuagieren? Das wesentliche Mittel, das sie haben, ist der Generalstreik. Und verboten, ne? Ja gut, aber ja. Wem schert das? Also ja, genau, wenn man ihn macht, ist die Machtfrage gestellt. Ja. So, und um sich zu organisieren, um sich miteinander zu verständigen, um politische Aktionen vorzubereiten, um so einen Generalstreik zu planen, braucht man weder das Recht auf Meinungsfreiheit, noch das Parlament und Vertreter in ihm, sondern man muss sich wirklich selber dazu ermächtigen, das zu tun, miteinander. So. Und die Linkspartei beispielsweise gibt ja dauernd zu Protokoll, dass sie sich als das Sprachrohr der Unterdrückten betrachtet und für deren Interessen eintreten will. Und genau darin liegt der Fehler. Es ist eine Partei, die an die Macht will, um diese Macht so zu gebrauchen, dass sie dann die Interessen der Opfer dieser Produktionsweise im Rahmen dieser Produktionsweise verwaltet und vertritt, naja, und vielleicht ein bisschen befördert. Und sie macht sich zum Sprachrohr der ihr angegliederten Klientel. Genau das ist das Bevormundungsverhältnis, dieses Zuständigkeitsverhältnis, das Politiker für sich reklamieren. Das gilt es zu kritisieren. Das ist nichts Emanzipatorisches. Ja, aber es ist, wird immer eine gewisse Bevormundung geben. Also die, dass wirklich alle eine dass alle interessiert sind an der wirklich politischen Meinungsbildung, wirklich sich um Aufklärung bemühen. Aber es, sag mal nicht mal so pessimistisch. Es ist eine Willensfrage. Ja. Hm? Ja, eine Willensfrage, aber wenn jemand nicht will. Ja, aber ich will das zum Beispiel. Und zwei, drei Genossen hier wollen das auch. Ja, aber wenn es jemand nicht will, wenn es viele nicht wollen, wenn es vielen egal ist. Ja, muss man die überzeugen. Muss man die überzeugen, wenn sie nicht überzeugen lassen. Ja, wenn. Ja. Tun!